Freies Berlin. Als Gäste dieser Sendung begrüßen wir die Hörer folgender Sender: Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, RIAS Berlin, Saarländischer Rundfunk, Süddeutscher Rundfunk, Südwestfunk und Westdeutscher Rundfunk. Deutsche Fußballmeisterschaft 1959. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion bestreiten die Mannschaften von Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt. Wir bringen die Originalübertragung des Titelkampfes, der in wenigen Minuten beginnt. Unser Reporter ist Heinz Deutschendorf. Und nun schalten wir um zum Olympiastadion in Berlin. Hallo Olympiastadion, bitte melden. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an den Rundfunkgeräten in der Bundesrepublik, in West-Berlin und in der Sowjetzone beim Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft 1959 im Berliner Olympiastadion. Soeben wurden die Mannschaftsaufstellungen bekannt gegeben und die vielleicht 75.000, die das weite Rund des Olympiastadions füllen, sie sind jetzt von ihren Plätzen aufgestanden und sie jubeln den Prominenten zu, die Ehrengäste dieses Spieles sind. An der Spitze Bundesinnenminister Dr. Schröder, die Bundesminister Stücklen und Lemmer, die Alterspräsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Lüders, der regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, und die Bürgermeister der beiden Endspielstädte aus Frankfurt und aus Offenbach. Dazu der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, Fritz Walter, der geradezu eine unvorstellbare Popularität in Berlin genießt. Ja, dieses Endspiel steht ja unter besonderen Vorzeichen. Denn es sind zwei Mannschaften aus dem Süden, die sich nach Berlin durchgespielt haben. Zwei Mannschaften, die sich genau kennen. Und darum, vielleicht sind die Berliner und sind auch die westdeutschen Gäste bei diesem Spiel im Berliner Olympiastadion besonders gespannt. Wird es der Eintracht Frankfurt gelingen, ihre überlegenen technischen Mittel auszuspielen? Werden die Frankfurter ebenso wie in den Gruppenspielen Tore über Tore schießen? Werden sie versuchen, ihre Gegner durch ihr großartiges Kombinationsspiel und ihren schusskräftigen Sturm an die Wand zu drücken? Oder wird es der kampfkräftigen Offenbacher Mannschaft gelingen, dank ihrer berühmten letzten 5 oder 10 Minuten die Frankfurter kurz vor der Erringung der höchsten Krone, die der deutsche Fußball zu vergeben hat, abzufangen? Diese Frage wird in den nächsten 90 Minuten beantwortet werden. Und während jetzt der Blick hier über das Olympiastadion schweift, das nicht ganz gefüllt ist, 70.000, sagte ich, sind nur hier, und das hat seine besonderen Gründe, lassen Sie mich das kurz erklären. In der Berliner Presse war am Montag bereits zu lesen, dass das Olympiastadion ausverkauft sei, dass der Westen 25.000 Karten abgenommen habe und dass nur noch einige Stehplätze zu haben seien. Inzwischen sind etwa 10.000 Karten aus Westdeutschland zurückgekommen. Und die konnten, als Freitag in der Presse die Bekanntmachung erschien, nicht mehr abgesetzt werden. Aber nun erscheinen die beiden Endspielmannschaften, Eintracht Frankfurt und die Offenbacher Kickers. An der Spitze das Schiedsrichtergespann mit Schiedsrichter Asmussen aus Flensburg und den Linienrichtern Malte Herten und Kandel Binder Regensburg. Dann der Mannschaftsführer links, der Eintracht Frankfurt, Alfred Pfaff, und neben ihm sein Kollege Gerd Kaufhold aus Offenbach. Dahinter die beiden Torwächter, und langsam gemessenen Schrittes wie die Gladiatoren in die Arena, so gehen sie jetzt auf den olympischen Rasen. Viel Fotografen rundherum, die natürlich den Anstoß und die Mannschaftsaufstellung noch mitbekommen wollen. Und während Sie sich drüben aufstellen, darf ich Ihnen die Aufstellungen einmal kurz bekannt geben. Eintracht Frankfurt spielt im Tor mit Loy in der Verteidigung, von rechts nach links mit Eigenbrot und Höfer. In der Läuferreihe von rechts nach links mit Stinker, Lutz und Weilbecher. Im Sturm von rechts nach links mit Kress, Stani, Feigenspahn, Lindner und Papp. Der Gegner Offenbacher Kickers mit Zimmermann im Tor, in der Verteidigung von rechts nach links Waldmann, Schultheiß, in der Läuferreihe Keim, Lichtel und Wade und im Sturm von rechts nach links Kraus, Nuber, Gast, Kaufhold und Preissendörfer. Soeben die Vorstellung der Mannschaftsführer und Seitenwahl unten in der Mitte des Spielfeldes. Wir sind gespannt, wer diese Wahl gewinnen wird. Im Augenblick ist sie allerdings bedeutungslos, denn die Sonne, die für wenige Minuten hier aus den Wolken hervorbrach, sie hat sich wieder verzogen, sodass also der Verein, der die Seitenwahl gewinnt, der sonst mit der Sonne vom olympischen Feuer aus gesehen gespielt hätte, nun nicht unbedingt diese Möglichkeit in Anspruch nehmen muss. Der Offenbacher Gerd Kaufhold war der Gewinner dieser Wahl und er hat, ich sagte es, die Seite genommen, wenn die Sonne vorkommt, sodass also Offenbach in der ersten Halbzeit mit der Sonne hier spielt. Die 22 wechseln die Plätze und Anstoß wird der Gast aus Frankfurt haben, wird die Eintracht haben. In Berlin ist im Augenblick ja viel los. Ein Zentrum, internationales Zentrum, die Filmfestspiele, das Fußball-Endspiel und dann die Wahl des neuen Bundespräsidenten. Aber soeben hat Schiedsrichter Asmussen angepfiffen und schon läuft der Ball auf der rechten Seite. Stani durch, an der Strafraumgrenze, flankt in die Mitte hinein. Möglichkeit für Feingspann, Tor! Tor! Tor! Vom Körper des linken Läufers der Offenbacher Kickers von Wade prallte der Ball vor die Füße von Eckhard Feigenspan und der ließ sich die Chance nicht entgehen. Aus 8 Meter schlug er Torwart Zimmermann nach vielleicht 20 Spielsekunden zum ersten Mal und das dürfte natürlich der Mannschaft aus Frankfurt den notwendigen Auftrieb geben, die ja unter einer gewissen Belastung spielt, weiß sie doch, dass die Offenbacher für sie ein sehr unbequemer Gegner ist. 1:0 also nach 20 Sekunden im Berliner Olympiastadion. Und das ist eigentlich schon die Sensation des diesjährigen Endspiels. Nun, wir sind gespannt. Es wird sich jetzt zeigen, ob die Offenbacher diesen Schlag in den ersten Spielsekunden verdauen, ob sie die nervlichen Reserven und die physischen Kräfte haben, die Eintracht Frankfurt in den nächsten Minuten zu kontern. Auf der linken Seite Offenbach durch, abgewehrt von Rechtsläufer Stinker. Nicht weit genug auf den Kopf seines Gegenüber. Keim jetzt mit Kopfball in die Mitte hinein. Und da kommt Mittelläufer Lutz, der 20-jährige Frankfurter, an den Ball heran. Nicht weit genug abgewehrt, nach rechts hinausgespielt. Möglichkeit für Kraus, der in die Mitte hineinköpft, aber schon wieder den Ball losgeworden ist. Rechtsverteidiger Waldmann ist am Ball, schießt auf das Tor von Loy, aber weit, weit, weit daneben. Vielleicht 8 oder 10 Meter neben den linken Torpfosten ist der Ball gegangen und Loy kann in Ruhe das weiße Leder, besonders natürlich für das deutsche Fernsehen, das ja heute dieses Spiel überträgt, angefertigt aufnehmen. Abgeschlagen zu seinem Mittelläufer Lutz, der an der Strafraumgrenze wartet und Abschlag von Loy, nach rechts hinausgespielt den Ball auf den Fuß von Kress. Kress gleich weiter zu Stani, dem schwarzen Ungarn, dem Wunderkünstler in der Mannschaft der Offenbacher, der jetzt ein Dribbling über 20 Meter auf den grünen Rasen legt, nach links hinausgespielt hat zum Mannschaftsführer Alfred Papp, der täuscht 3 Offenbacher, aber weit nach hinten gegangen Gerd Kaufhold, der weiß, der spürt, dass er in diesen Anfangsminuten nicht noch ein Tor für die Frankfurter fallen darf, denn sonst würde es hier zweifellos zu einem Debakel für seine Mannschaft kommen. Aber auf der rechten Seite jetzt Offenbach und zwar Kraus im Ballbesitz, gibt in die Mitte hinein zu seinem Mittelstürmer Gast. Gast jetzt in halbrechte Position gewechselt, gibt zur Nummer 6, gibt zu Wade, weit aufgerückt Wade. Wade noch einmal zu Gast, der versucht Lutz zu umspielen. Schuss auf das Tor von Loy, der erste richtige Schuss, denn der erste Schuss, den ich Ihnen schilderte, ging ja neben das Tor, aber Loy brauchte nicht seine Fähigkeiten zu zeigen. Das war gar nichts. Das war ein Schützchen und Abwehr und im Angriff jetzt die Frankfurter Schuss und der Ball läuft einen halben Meter neben das Tor. Wieder von Feigenspan und wieder ein grober Deckungsfehler der Offenbacher. Diesmal war Lichtl schuld, der sein Gegenüber nicht halten konnte. Feigenspan war mit 2, 3 kurzen Schritten weg von ihm und hatte Pech, als er mit dem linken Fuß knapp am Tor vorbeizog. Also das wäre das 2:0 gewesen und ich glaube, dann würde die Eintracht hier als ganz klarer Sieger den Platz verlassen haben. Denn die Eintracht ist die Mannschaft der Stunde, so kann man formulieren, während die Offenbacher die Mannschaft der letzten Minuten sind. Und sie dürfen einfach kein Tor mehr hereinbekommen, nicht in der ersten Halbzeit, ohne ein Gegentor geschossen zu haben. Sie wirken noch verkrampft, die Elf aus der Lederstadt. Sie sind immer noch schockiert von diesem 1:0 in den ersten Sekunden dieses Spieles und sie haben Mühe, sich zu fangen, haben jetzt aber einen Freistoß zugesprochen bekommen in der Nähe des Strafraums. Schuss von Kaufhold, abgewehrt mit dem Kopf von dem rechten Verteidiger der Eintracht Eigenbrot. Über das Tor ist der Ball gegangen, also erster Eckball nach vielleicht 2 oder 3 Spielminuten im Olympiastadion für Kickers Offenbach von links. Loy rollt den Ball hin, zur linken Eckfahne. Der Eckball wird ausgeführt von rechts außen Berti Kraus. Er legt sich das Leder zurecht, immer noch spielt der Berti mit einem Verband um den rechten Fuß. Er ist also noch nicht ganz auf der Höhe. Schön reingekommen, der Eckball, Möglichkeit, und mit dem Kopf ist der Ball von dem weit aufgerückten Keim am Tor vorbeigegangen. Das war eine Möglichkeit, das war eine große Chance sogar für die Offenbacher in den ersten Minuten, hier das Unentschieden herauszuholen und damit die Befangenheit abzustreifen, die über der Mannschaft liegt. Abschlag also vom Tor der Eintracht Frankfurt auf den Kopf von Waldmann. Waldmann in die Mitte hineingespielt zu Luber. Luber nach links hinaus zu Preisendorfer, der in die Mitte hineingegangen ist, aber schon wieder abgewehrt von der aufmerksamen Abwehr der Eintracht, die jetzt nach rechts hinaus passt, den Ball zu Stani. Stani in die Mitte hinein und da kommt der Mittelläufer, der Offenbacher, ran. Da ist Lichtel. Lichtel mit weitem Schlag nach vorne, gibt Nuber eine Möglichkeit weiter zu stürmen. Der zögert jedoch, verzögert diesen guten und günstigen Augenblick, sodass die Eintracht Abwehr eingreifen kann. Auf der linken Seite jetzt Wade, schlechter Pass von Wade in die Mitte hineingespielt, nach rechts schon wieder die Eintracht und zwar Kress im Ballbesitz, Kress zu Feigenspahn. Feigenspahn nach links hinüber, hier müsste er rüberspielen, denn da steht Alfred Pfaff. Aber da ist der Mann mit der hohen Stirn in der Abwehr, der Offenbacher. Da ist Keim, der 31-Jährige, der eine Möglichkeit erhalten hat, in dieses Endspiel zu kommen, weil sein Mittelläufer Sattler im Spiel gegen Tasmania Berlin herausgestellt worden ist. Freistoß, weil Keim nicht ganz fair in der Wahl seiner Mittel war. Freistoß ausgeführt von Pfaffer weit am Tor vorbei. So kann Zimmermann ganz beruhigt das Leder aufnehmen. Abschlag von Zimmermann ausgeführt, auf die rechte Seite zurückgespielt von Verteidiger Waldmann. Zimmermann tippt das Leder und dann mit weitem, vielleicht 40, 50 Meter Schlag in die rechte Spielhälfte der Eintracht hinein. Abgewehrt, zweimal die Aktion von Weilbecher. Weilbecher in hohem Spiel auf das Bein von Waldmann. Waldmann jetzt hinübergepasst zu Berti Kraus. Einen Augenblick zögert. Nein, nicht Berti Kraus, sondern Wade ist es. Wade jetzt in die Mitte hineingespielt zu Preisendorfer. Möglichkeit für Kraus, alleine von dem Torschuss. Tor! Das war also die Antwort der Lederstädter in der 8. Minute. Nach einem groben Fehler des rechten Verteidigers der Eintracht Frankfurt, Eigenbrot, der nicht an das Leder herankam, schießt Berti Kraus zum 1:1 ein. Und nun sieht das Spiel natürlich ganz anders aus. Nun werden die Offenbacher vielleicht das Spielgeschehen bestimmen. Und das war ja die Befürchtung aller Experten, besonders aus Frankfurt. Sie sagten, unser Sturm, der wird schon die Tore machen. Aber ob unsere Verteidigung aushält ohne Mittelläufer Horvath und besonders Eigenbrot bei dem jungen 23-jährigen Verteidiger, da haben wir etwas Angst. Diese Angst hat sich leider bestätigt. In diesem Augenblick ist er klar dafür verantwortlich, dass seine Mannschaft das erste Tor hinnehmen musste. Pfeifen der Berliner Zuschauer, weil Berti Kraus genommen worden ist von Weilbecher, aber ich glaube nicht so schlimm. Er hält sich den Kopf zwar, Schiedsrichter Asmussen unterbricht das Spiel einen Augenblick. Das war kein böses Foul, das war kein grobes Foul. Und so gibt es nicht einmal einen Freistoß, sondern nur Einwurf auf der rechten Seite in der Spielhälfte von Eintracht Frankfurt für die Offenbacher. Ausgeführter Einwurf, schon wieder abgewehrt und nochmal Einwurf mit einem Raumgewinn von vielleicht 25 Metern. Nein, kein Einwurf. Schiedsrichter Asmussen entscheidet auf Freistoß wegen Nachschlagens und Keim führt den Freistoß aus. Stani ist nach hinten gegangen, hat abgewehrt mit Kopfball zu Feigenspahn in die Mitte gespielt. Lindner war am Ball und weiter Schlag jetzt von Waldmann. Da ist keine Gefahr, aber auch keine Möglichkeit für seine Mitspieler an den Ball heranzukommen. Also kann Torwart Loy das Leder aufnehmen. Loy auch mit der typischen Sonnenmütze der Torwächter spielen. Er hat es auch nötig, denn langsam bricht die Sonne hier wieder hervor aus dem Gewölk, hat abgeschlagen vom Boden aus, aber nicht genau genug abgeschlagen. So konnte der linke Verteidiger, der Offenbacher, so konnte Schultheiß herankommen, hat auch nur das Leder ins Aus befördert und Einwurf für die Eintracht Frankfurt. Hängen geblieben in der Abwehr der Offenbacher, aber schon wieder am Ball jetzt Lindner. Der Blonde gibt zu Stani, seinem halbrechten Mitstürmer. Der dribbelt, gibt nach links hinaus noch einmal zu Lindner und der will im Direktspiel Stani einsetzen. Aber daraus wird nichts, da kommt Wade heran und passt den Ball zurück zu Torwächter Zimmermann. 1:1 in 8 Minuten. Wer hätte das gedacht? Wer hätte hier geglaubt, unter den 70.000, dass innerhalb so kurzer Zeit zwei Tore im Olympiastadion fallen würden? Und nun eine Möglichkeit wieder verpasst vom rechten Verteidiger, der Eintracht von Eigenbrot und gegen die Latte geschossen. Gegen die Latte geschossen von Preisendorfer. Mit einem Gewaltschuss hat der Linksaußen, der Offenbacher, hier beinahe Loi überwunden, aber vorher hatte er sich unfair eingesetzt, hatte mit dem Ellbogen seinen Gegenspieler gerempelt und Asmussen ist ja ein erfahrener Schiedsrichter. Er hat das natürlich gesehen, hat Freistoß für Eintracht Frankfurt gepfiffen und ausgeführt schon wieder. Lindner hat das Leder versucht, es über den Kopf zu ziehen und schlägt sich dabei selbst gegen den Schädel. Also Einwurf für die Offenbacher Kickers von rechts. Keim führt den Einwurf aus, legt sich weit zurück, macht einen riesen Einwurf, 25 Meter, abgewehrt aber vom linken Läufer der Eintracht von Weilbecher. Schon wieder nach rechts hinausgespielt zu Berti Kraus, der passt in die Mitte hinein. Verwirrende Kombination. Reisendorfer ist am Ball, der Lange, der heute das letzte Mal für seine Mannschaft spielen wird. Leider, wie die Offenbacher sagen, denn dann will er sich ins Privatleben zurückziehen. Vielleicht noch einmal als Trainer wirken. Ist den Ball losgeworden. Auf der rechten Seite blitzschneller Antritt von rechts außen. Krester gibt zu Lindner, Lindner zu Stani. Auf der Seitenlinie überspielt jetzt seinen Gegenspieler und lässt den Ball leider für die Frankfurter ins Auslaufen. Das bedeutet also Einwurf für Eintracht Frankfurt. Vielleicht 4-5 Meter von der rechten Eckfahne entfernt. Einwurf deshalb für Frankfurt, weil Linksverteidiger Schultheiß das Leder berührte. Einwurf ausgeführt zum rechten Läufer Stinker. Stinker noch einmal zurückgespielt zu Stani, aber dazwischen gegangen ein Offenbacher und zwar Wade, der den Ball ins Aus trägt. Einwurf noch einmal für die Frankfurter. Weiter Einwurf, Möglichkeit für die Eintracht, aber über die Torauslinie gedrückt von Keim. In höchster Not hat er das Leder nicht anders halten können. So gibt es einen Eckball, den ersten Eckball für die Eintracht Frankfurt von rechts. Der Eckball wird ausgeführt von Mannschaftsführer Alfred Pfaff. Er legt sich den Ball zurecht. Der Sturm der Eintracht aufgebaut vor dem Heiligtum von Zimmermann. Mit dem linken Fuß tritt Pfaff den Ball schön herein. Möglichkeit mit Kopfball auf den Kasten von Zimmermann. Und da ist er nicht in der bedrohten Ecke. Das war schlecht distanziert, Zimmermann. Da musste sein Verteidiger, da musste Schultheiß den Kopf hinhalten. Und an seinem Kopf ging auch noch das Leder vorbei. Und zum Glück für die Offenbacher am leeren Tor. Stand also weiterhin 1:1 im Berliner Olympiastadion beim Fußball-Endspiel 1959. Spiel im Mittelfeld, harter Einsatz von Lindner. Schiedsrichter Asmussen lässt weiterspielen, das war hart, aber fair zurückgespielt. Das Leder jetzt zum linken Verteidiger, der Eintracht zu Höfer. Höfer dribbelt jetzt 5 Meter, 8 Meter, 10 Meter, umspielt zwei Mann, kommt bis in die Strafraumgrenze, müsste jetzt flanken, müsste den Ball abgeben und da ist es etwas zu spät, aber immerhin ein Eckball. Mittelläufer Lichtel weiß sich nicht anders zu helfen, als in die Schussbahn des Balles zu springen und das Leder über die Torauslinie zu drücken. Eckball also, zweiter Eckball für die Eintracht, diesmal von rechts ausgeführt von Lindner. Schön hereingegeben und Kopfball und Tor! Wiederum Torschütze Eckhard Feigenspahn, der Mann, der in der nächsten Saison für 1860 München spielen wird. Hervorragend hereingegeben, diese Ecke. Großartig eingeköpft, von oben nach unten mit der Stirn, schulmäßig gemacht. Und Torwart Zimmermann hatte vielleicht eine Chance. Das kann man von hier oben nicht genau kontrollieren, das kann man nicht beurteilen. Er hatte eine Möglichkeit, an den Ball heranzukommen, aber er war etwas in der Sicht behindert. 2:1 also nach 14 Spielminuten im Olympiastadion für die Frankfurter Eintracht. Die Eintracht auf der rechten Seite, wiederum jetzt rechts außen Kress am Ball und dribbelt, steigt über den Ball und spielt seinen Gegenspieler Schultheiß, kommt aber nicht ganz an das Leder heran, als der Ball auf der Seitenlinie ist. Ball geht ins Aus, Einwurf also für die Eintracht. Eintracht übrigens in weißen Hemden und schwarzen Hosen, sehr dekorativen weißen Hemden, nämlich mit einer roten Rückennummer und einem roten Bruststreifen, während die Offenbacher Kickers in ihren traditionellen weinroten Jerseys und den schwarzen Hosen spielen. Ein prächtiges Bild im Stadion, dem nur etwas fehlt, nämlich die Sonne. Aber die hatten wir ja in den letzten Tagen allzu reichlich in Berlin. Und ich glaube, dass die Spieler und auch die Zuschauer mit Petrus zufrieden sind, dass es heute Nacht und heute früh in Berlin hat regnen lassen. Pfiffe hier des Publikums wegen eines unfairen Angriffes eines Frankfurter Verteidigers, und zwar Eigenbrot, aber Freistoß ausgeführt und abgewehrt schon wieder von der Eintracht. Stani hat den Ball. Stani passt zu Kress, abgefangen von Schultheiß, der sich glänzend gestellt hat. Jetzt zu Keim spielt, der zu Lichtel, seinem Mittelläufer, und Lichtel mit hohem, weitem Schlag nach rechts hinausgespielt, wo Linksverteidiger Höfer darauf wartet. Der Ball in der Hälfte der Offenbacher. Rechte Läufer Keim spielt zu Preisendorfer, der auf rechts außen aufgetaucht ist. Aber sein Pass ist schlecht, landet in den Beinen von Höfer. Höfer nach links hinüber zu Linder, der setzt Stani ein. Stani mit weitem Sport versucht da vorbeizukommen an Gerd Kaufold, der bis in die eigene Hälfte zurückgegangen ist. Aber sein Schuss war zu schwach, er war zu unkonzentriert. Zimmermann hat keine Mühe, diesen Ball zu halten. Ich sagte gerade Stani und ich darf mich verbessern. Mir ist dein Zettel eben hingehalten worden. Das erste Tor schoss nicht Feigenspahn, sondern schoss der Ungar für seine Mannschaft. Von hier oben schwer zu erkennen. Beide standen nebeneinander und zwei, drei Offenbacher waren um sie herum. Also der Vollständigkeit und der historischen Wahrheit willen. Stani war der Schütze des ersten Tores dieses großartigen Fußball-Endspiels 1959. Und ich sage ganz bewusst großartig, denn beide Mannschaften spielen technisch einen hervorragenden Fußball, wenn auch manchmal ein Fehlpass kommt und wenn sie sich auch so genau kennen, wie es nun einmal bei zwei Mannschaften ist, die jahrelang, nämlich seit 1945-46 in der Süddeutschen Liga jährlich zweimal gegeneinander spielen. Einwurf für die Eintracht. Unmittelbar an der Mittellinie ausgeführt von Höfer. Höfer hat aber nicht genug distanziert. So kann Kaufold, der jetzt hinten aushilft, das ist merkwürdig, nach vielleicht 15 Spielminuten hinten auszuhelfen, kann Kaufold zu Zimmermann zurückpassen. Schöne Kombination der Offenbacher, jetzt mit dem Kopf weitergeleitet von Preisendorfer, abgewehrt noch einmal. Und da eben ein glänzender Trick von Berti Kraus, will seinen Gegenspieler leerlaufen lassen, aber sein Gegenspieler Eigenbrot hat diesmal bewiesen, dass er doch nicht ganz so jung ist, wie er an Jahren scheint. Er hat diese Aktion geahnt und hat sich richtig gestellt. Abgewehrt also und Einwurf ausgeführt für die Frankfurter. Schon wieder Weiterschlag von Weilbecher in die Mitte hinein. Weilbecher, der schon einmal in der Nationalmannschaft gespielt hat, hat schön gepasst zu Eckhard Feigespan, aber da war Gegenspieler Lichtel, der ja auch eigentlich ein Ersatzmann ist. Sie wissen ja alle, Sattler ist gesperrt. Ich erwähnte es auch schon, Lichtel aufgepasst und hat den Ball nach vorne geschlagen, ins Ausgeschlagen. Einwurf für die Eintracht Frankfurt in der eigenen Hälfte, in der linken Spielhälfte vielleicht 10 oder 15 Meter von der Eckfahne entfernt. Das war gefährlich eben. Mit einem Direktschlag versuchte sich der rechte Läufer Stinker und rutschte dabei ab, gab so den Offenbacher eine Möglichkeit, hat aber diesen Fehler ausgebügelt und weit nach vorn gepasst. Stinker setzt jetzt Feigenspahn ein. Feigenspahn sprintet, schießt und der Ball am Tor vorbei. Kein Offenbacher mitgelaufen. Das war die Möglichkeit zum 3:1 für Eintracht Frankfurt. Immerhin ist ein Eckball herausgesprungen, weil Rechtsverteidiger Waldmann das Leder noch berührt hat. Eckball ausgeführt, von Linden hereingekommen, schön, und Zimmermann ist diesmal aber auf dem Posten. Er hat gelernt aus dem Gegentor. Noch einmal eine Möglichkeit, Schuss, richtig, so aus vollem Herzen mit dem Unterschenkel geschossen von Alfred Pfaff, aber nicht voll getroffen den Ball und auch nicht gut genug gezielt, vielleicht 2-3 Meter am rechten Torpfosten vorbei ins Aus. Abschlag vom Tor der Offenbacher Kickers. Zimmermann weit nach vorne gespielt auf den Kopf von Höfer, im Linksverteidiger der Eintracht, der mit einem direkten Schlag jetzt zu Linder. Linder, der sich hier sehr bemerkbar macht und die Abwehr der Offenbacher durcheinander bringt. Zu Stani, glänzend gemacht, im Direktschlag an seinem Gegner vorbeigespielt und clever, clever ist der Stani, hat einfach Gerd Kaufold angespielt, hat damit einen Eckball für seine Mannschaft herausgeholt. Es ist der vierte Eckball der Eintracht gegenüber einem Eckball der Offenbacher Kicker. Stani selbst führt den Eckball aus, ganz locker geschlagen aus dem Fußgelenk heraus und der Kopfball von Feigenspahn, der Stani einsetzen sollte. Er war zu kurz getimt, über die Torauslinie gegangen, also Abschlag vom Tor der Kickers Offenbach. Ein großartiges Bild im Olympiastadion, wieder die Flaggen des Deutschen Fußballbundes, der mit seinem Vorstand natürlich bei diesem Endspiel vertreten ist. Die Flaggen der Bundesrepublik, die Flaggen Berlins und die Flaggen der beteiligten Vereine wehen hier um das steinerne Rund, das leider nicht ganz gefüllt ist. Trotzdem sind da etwa 15.000 Besucher aus der Bundesrepublik und nicht zu vergessen 15.000 Fußballfans aus der Zone und aus dem Ostsektor Berlins. Wir begrüßen Sie besonders herzlich, denn es lagen alleine 90.000 Vorbestellungen aus der Zone vor. Und man hätte das Olympiastadion ausverkaufen können, wenn diese Menschen ihre Karten hier hätten erhalten können, wenn sie aus der Zone nach Berlin fahren durften. Es ist ja bekannt, dass einige Betriebssportgemeinschaften Karten bestellten und dass sie diese nicht bekamen. Bedauerlich für den deutschen Fußballsport, bedauerlich für unseren schönen Fußball überhaupt. Einwurf für die Offenbacher Kickers, wieder ausgeführt von Keim. Er scheint hier Spezialist dafür zu sein. Weiter Einwurf, 20, 25 Meter auf die rechte Spielseite, aber abgewehrt. Und Stani führt den Ball, passt in die Mitte hinein. Möglichkeit für Linder, aber der wird glänzend bewacht von Keim, der das Leder jetzt gleich wieder nach rechts hinausschiebt, zu seiner Nummer 7, zu Berti Kraus. Berti Kraus dribbelt ein wenig. Er übertreibt dieses Dribbeln in diesem Augenblick, gibt aber immerhin noch geschickt zurück zu Keim und der schießt seinen Gegenspieler. Der schießt Kress an Kress als Rechtsaußen auf die linke Seite in Kommen. Man sieht also, die Eintracht Frankfurt hält sich nicht an ihre Plätze. Sie spielt rochierend. Der Rechtsaußen ist auf der linken Seite, links aus dem Fach taucht auf der rechten Seite auf und der Mittelstürmer ist mal hinten, so eben wie man modernen Fußball spielt, ohne Ball, um die gegnerische Abwehr durcheinander zu bringen. Einwurf für Offenbach und Möglichkeit jetzt, Schussversuch auch, aber abgewehrt. Sehr schön dazwischen gesprungen, Mittelläufer Lutz, der hier seine erste große Bewährungsprobe bestanden hat. Abgewehrt und schon wieder die Offenbacher. Das Spiel geht von einer Hälfte in die andere. Ich glaube, ein Endspiel, wie wir es selten in Berlin in den letzten Jahren, jedenfalls wenn wir eines in unserem schönen Olympiastadion hatten, gesehen haben. Und das war ja eigentlich auch zu erwarten bei diesen beiden hervorragenden Technikermannschaften aus dem Süden. Viele hätten sich vielleicht gewünscht, dass der Meister des Nordens, dass der HSV gegen die Frankfurter gekommen wäre, weil die Spielauffassung eine andere ist. Und ich glaube, die Berliner und die anderen Sportfreunde aus dem Westen, besonders natürlich die Fußballfans aus dem Norden, sie hätten darüber gejubelt. Denn es ist interessant, zweifellos eine Mannschaft spielen zu sehen, die diese Auffassung vertritt, ganz stark und extrem, und eine andere, die eben mehr eine kämpferische Note hat und eine Spitze, wie sie Deutschlands Mittelstürmer Uwe Seeler darstellt. Es ist nicht dazu gekommen und ich glaube, wir können hier im Olympiastadion zufrieden sein, zumindest genauso zufrieden, als wenn diese Paarung zustande gekommen wäre. Denn was beide Mannschaften bis jetzt gezeigt haben, im Blick auf die Uhr, sind vielleicht 21 oder 22 Minuten beim 48. Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft gespielt. Das ist alles. Bonheur, das ist wirklich große Klasse und erfreut die Herzen und die Augen der Fußballfreunde. Abschlag vom Tor der Eintracht Frankfurt. Loi spielt gegen die Sonne, hat jetzt die Mütze tief in die Stirn gezogen, nach links hinaus zu Linder. Da kommt der rechte Läufer der Eintracht Stinker rein. Guter Einsatz, aber Abwehrschlag weit in den Strafraum der Frankfurter Eintracht hineingespielt, aber Loi spielt ja mit. Er ist ein elfter Feldspieler, ist rausgegangen und hat schon wieder abgefangen, setzt jetzt Linder ein. Er stürmt, kommt er an den Ball heran, kommt er nicht an den Ball heran. Schon ist die Frage beantwortet, vielleicht einen halben Meter hinter der Grundlinie erst hat er das Leder in die Mitte ziehen können, also Abstoß vom Tor von Kickers Offenbach. Ausgeführter Abstoß von Preisendorfer aufgefangen. Preisendorfer nach links hinaus. Möglichkeit jetzt für Kraus. Kraus dribbelt, gibt in die Mitte hinein. Möglichkeit für Gas. Preisendorfer Schuss und Zimmermann hält. Nachschuss von Preisendorfer Tor. Das sind ja wirklich Tore am laufenden Band hier. In der 23. Minute also das 2:2 im Berliner Olympiastadion. Und jetzt wehen drüben auf der anderen Seite die Flaggen der Offenbacher Kickers, die rot-weißen Fahnen, die natürlich jetzt hinter ihrer Mannschaft stehen. Und die Frankfurter auf unserer Seite mit ihren schwarz-weißen Fahnen, sie sind etwas ruhig geworden. Es sah doch so aus, als ob die Frankfurter Eintracht schon auf der Siegerstraße wäre nach dem 2:1. Sie spielte zweifellos im Felde den besseren Ball, aber im Augenblick fehlte es am Torschuss. Und wie gefährlich die Offenbacher sind mit ihren wenigen Zügen, das haben sie in diesem Augenblick gezeigt. Preisendorfer, der Mann, der so oft seine Mannschaft in den Gruppenspielen gerettet hat, der die Kastanien in den Schlussminuten aus dem Feuer geholt hat, er hat das zweite Tor für die Lederstädter erzielt. Auf der linken Seite jetzt Kaufhold, der sich immer weiter zurückzieht in die eigene Hälfte. Ganz klar die taktische Einstellung, die Trainer Bogdan Kubay seinen Mannen mitgegeben hat. Möglichst ein gleichwertiges Ergebnis halten. Aus der Defensive herausspielen, die Frankfurter kommen lassen und dann in den letzten 15 oder in den letzten 10 Minuten den entscheidenden Schlag führen. Freistoß für die Eintracht, aber aufgefangen von Zimmermann, der das weiße Leder an seinen schwarzen Pullover presst und schon abgeschlagen hat auf die rechte Seite hinaus. Ja, der Ball kontert, Berti Kraus konnte das zwar sehen, aber er kam nicht schnell genug heran. Sein Gegenspieler Höfer hat nach vorne geschlagen. Schön von Istvan Stani in die Mitte hineingespielt zu Linder, aber ebenso clever gemacht von Gerd Kaufhold. Er hat wahrscheinlich hier die Sonderaufgabe, nicht nur wahrscheinlich, sondern bestimmt. Man sieht es, er bleibt immer bei Stani stehen. Er hat die Sonderaufgabe, den Feintechniker aus Ungarn zu bewachen. Mittelläufer Lichtl nach rechts hinaus gepasst zu Berti Kraus. Kurz vor der Mittellinie in der Hälfte der Offenbacher. Kraus dringt in die Hälfte der Eintracht ein. Sein Pass landet auf dem Kopf von Höfer, aber trotzdem noch die Offenbacher im Ballbesitz. Mittelstürmer Gast müsste nach links hinausschießen, gibt aber nach rechts. Und da sind zwei Eintracht-Frankfurter gegen einen Offenbacher. Trotzdem setzt sich Gast durch. Beifall der Berliner Zuschauer für diese Leistung. Und abgepfiffen von Schiedsrichter Asmussen, weil die Nummer 6, weil der 25-jährige Weilbecher aus Frankfurt gehakt hat. Freistoß also für Kickers Offenbach. In Höhe der Strafraumgrenze auf der rechten Seite, ausgeführt von Keim. Asmussen Flensburg legt den Ball selbst zurecht, das heißt, er rollt ihn hin zu Keim. Keim legt ihn sich zurecht, Flanker kommt herein und da ist Loy heraus. Gut gemacht, Loy, glänzend gemacht, aber Nachschuss von Kaufhold, abgewehrt noch einmal. Abgewehrt von Stinker und nach vorne gespielt in die Hälfte der Eintracht, aber schon wieder Retourkutsche von Lichtl zu Gast. Gast gibt zu, ja, zu wem gibt er? Zu Nuber und Nuber ist nicht im Vollbesitz seiner Reaktionsfähigkeit. Damit hatte er nicht gerechnet. Er versagte in diesem entscheidenden Augenblick. Der Ball läuft ihm über den Fuß und ins Aus. Also Abstoß für Eintracht Frankfurt. Ausgeführter Abstoß und schon abgefangen von den Offenbachern. Auf der linken Seite jetzt wieder Kraus. Kraus treibt sich überall herum, möchte ich beinahe despektierlich sagen. Gibt nach links hinaus zu Wade. Wade in die Mitte hineingeflenkt und Preisendorfer kommt daran. Preisendorfer köpft den Ball. Schön gemacht, direkt auf den Fuß gespielt zu Wade. Wade in die Mitte hinein. Berti Kraus köpft. Aber am Tor vorbei, das war nichts. Das war aus dieser Position nicht möglich. Er stand vielleicht 10, 12 Meter vor dem Kasten von Loy. Und selbst wenn er voll getroffen hätte, das hätte der Frankfurter Keeper zweifellos gesehen und wäre in der richtigen Ecke gewesen. Hat abgeschlagen schon wieder Loy auf den Fuß der Offenbacher Abwehr. Die Frankfurter sind etwas durcheinander, scheint mir, in diesen Spielminuten. Sie haben geglaubt, mit dem 2:1 sei das Spiel schon entschieden. Vielleicht sogar in den ersten Sekunden, als sie das 1:0 erzielten. Und welche Mannschaft würde das nicht glauben? Bei einem Endspiel nach 20 Sekunden das erste Tor. Das bringt größere Gegner zum Wanken. Das bringt größere Gegner sogar zum Zerbrechen, als es die Offenbacher sind. Aber nichts davon ist eingetroffen. 2:2 ist der Spielstand nach 26 oder 27 Minuten im Olympiastadion. Aktion jetzt im Strafraum der Eintracht Frankfurt. Jetzt setzt an die Nummer 10 von Offenbach Nuber. Das war ein schlechter Schuss, aber die Frankfurter Eintracht ist etwas aufgeregt jetzt in der Abwehr. Und da hat also ein Frankfurter, ich glaube, es war der rechte Läufer Stinker, ein Bein dazwischen gestreckt, obgleich der Ball vielleicht 10, 15 Meter neben das Tor gegangen ist. Und das bedeutet Eckball, das Eckenverhältnis verkürzt sich jetzt. Zwei Ecken also für Offenbach gegenüber vier Ecken von Eintracht Frankfurt. Ecke für Offenbach von rechts, aufgebaut vor dem Tor Preisendorfer, Keim und Nuber. Eckball hereingegeben mit dem rechten Fuß von Berti Kraus, aber schlecht. Über das Tor gehoben, hinter das Tor gehoben und Abschlag vom Tor der Eintracht Frankfurt. Torwächter Loy legt sich den Ball zurecht. Ganz rechts, schlägt ab mit dem rechten Fuß, schön weit vom Boden, fast bis zur Mittellinie. Aber da ist die überragende Nummer 6. Immer wieder taucht diese Nummer auf im Spielfeld in der Hälfte der Eintracht Frankfurt. Wade. Wade hat ins Ausgeköpft, hat aber vorher gefault und Freistoß gepfiffen schon von Asmussen. Asmussen ist ein sehr aufmerksamer Leiter dieses Spiels. Freistoß nach rechts hinübergespielt zu Kress. Kress jetzt zu dem weit aufgerückten rechten Läufer Stinker. Stinker nach rechts hinausgespielt zu Stani. Stani zögert. Stani wartet einen Augenblick. Was wird er machen? Glänzend gemacht zu Kraus im Klein-Klein-Spiel auf 3-4 Meter Raum wollten die Frankfurter sich eben durchspielen, aber die Offenbacher sind keine Anfänger. Sie haben aufgepasst und der linke Verteidiger Schultheiß, der etwas humpelt jetzt, etwas angeschlagen ist, im Verein mit Gerd Kaufhold. Er hat die Situation bereinigt, hat geklärt. Außerdem hatte Schiedsrichter Asmussen gepfiffen, weil Kress sich nicht ganz fair eingesetzt hat. Freistoß ausgeführt, Zimmermann in die Hände gespielt und Abschlag. Abschlag ausgeführt in die Hälfte von Eintracht Frankfurt. Nuber jetzt zur Nummer 6, wieder zu Wade. Immer wieder Wade, muss ich sagen. Wade dringt in den Strafraum ein, schlägt jetzt seinen unmittelbaren Gegenspieler Stinker an und Stinker drückt das Leder über die Torauslinie. Eckball für die Offenbacher Kickers innerhalb von einer Minute, zwei Eckbälle, damit der dritte Eckball für die Rot-Schwarzen. Wiederum Eckball von links, ausgeführt von Kraus mit dem rechten Fuß. Besser hereingekommen als der vorher. Schön, Preisendorfer hat den Kopf hoch, nach rechts hinausgespielt zu Keim. Keim stoppt den Ball, gibt in die Mitte hinein, schlecht hineingegeben. Und ganz ruhig hat jetzt der Mittelläufer der Eintracht Frankfurt, Lutz, zu seinem linken Verteidiger, zu Höfer gespielt, der im Zweikampf mit Keim Sieger bleibt, ihn aber nur anschlagen kann. Aus seinem Schlag wird keine Vorlage, so dass es einen Einwurf gibt. Immerhin einen Einwurf für die Eintracht Frankfurt. In der eigenen Hälfte linke Spielseite, 20 Meter von der Eckfahne entfernt. Ausgeführt von Höfer. Höfer reckt sich, gibt den Ball weit jetzt zu Lindner. Lindner noch einmal zurückgespielt, an der Seitenlinie schießt Höfer seinen Gegenspieler Keim an. Mit dem Eisenschädel hat jetzt Keim das Leder ins Aus geköpft und Einwurf darum für Frankfurt herbeigeführt. Einwurf ausgeführt, nach rechts hinausgespielt, harter Einsatz. Stinker ist Verlierer in diesem Zweikampf geworden zwischen Kaufold und ihm, aber die Frankfurter immer noch im Ballbesitz. Auf der linken Seite Alfred Pfaff gibt in die Mitte einen schön mit dem Innenriss. Möglichkeit, hoch ist Zimmermann herausgegangen, hat den Ball aber nicht fassen können und jetzt erst im zweiten und dritten Zugriff, als Kress noch einmal eingreift und er hatte die Berechtigung einzugreifen, denn der Ball war in der Luft. Da hat Zimmermann das Leder endlich bergen können und abgeschlagen. Das war eine gefährliche Situation, das war eine große Chance für die Frankfurter in dieser Minute, in dieser Sekunde auf 3:2 zu enteilen. Ball in der linken Spielhälfte der Frankfurter, von Torwart Loy aus gesehen, in der rechten Spielhälfte, also von den Offenbacher eingeführt, ausgeführt natürlich, dieser Einwurf von dem Rechtsaußen Kress. Falscher Einwurf, gepfiffen von Asmus. Und Einwurf für die Eintracht, ausgeführt von Höfer. Höfer in die Mitte hineingespielt zu Stani. Stani ist angegangen worden, hart angegangen worden von Reisendorfer. Freistoß schon gepfiffen und Asmussen beschwichtigt. Er sagt hier, Ruhe meine Herren, dieses Spiel ist in so einem fairen Geiste bisher gelaufen. Warum wollen wir uns aufregen? Das war ein klarer Freistoß und er wird auch ausgeführt. Ausgeführt von Weilbecher. Weilbecher mit dem rechten Fuß zu Stani gespielt und glänzend springt der Ungar hoch. Man merkt ihm diese Konzentration an. Er wirkt wie ein Raubtier, wie ein gefährliches Raubtier, konzentriert, immer auf den Augenblick zum Zupacken warten. Eben bei diesem Kopfball hat man es gemerkt, wie er sich reckte im richtigen Augenblick. Aber trotzdem hat sein Gegenspieler die Oberhand behalten und Gerd Kaufhold schließlich bereinigt die Situation, schlägt den Ball vielleicht 10 Meter in der eigenen Hälfte ins Aus. Einwurf für die Eintracht. Weilbecher führt ihn aus. Schöner Einsatz von Stani, aber glänzend von Kaufhold abgewehrt. Kaufhold ist ja der Dirigent des Offenbacher Spieles. Er ist zurückgegangen jetzt und hoher Ball für Stani, der verpasst. Zimmermann raus aus dem Kasten und jetzt hat der lange Keeper der Offenbacher einmal seine Fäuste gebraucht. Wozu sind sie denn auch sonst da für einen Keeper? Hat nicht zurückgezuckt vor dem Kopf von Stani und glänzend abgewehrt. Schöne Rückgabe jetzt, eine etwas gefährliche, aber gekonnte Rückgabe von Rechtsverteidiger Waldmann zu Zimmermann, der nach links hinaus abschlägt. Der Ball landet auf den Füßen von Preisendorfer. Und da fällt der rechte Verteidiger der Eintracht, da fällt Eigenbrot, sodass also jetzt der Berti Kraus eine Möglichkeit hat. Dringt bis in die Strafraumlinie, dringt bis auf die Grundlinie vor, aber als er flanken will, da ist wiederum Weilbecher zurück und hat das Leder über die Grundlinie gedrückt. Damit ist ein Unentschieden im Eckenverhältnis erreicht. 4:4 Eckenverhältnis beim Endspiel zwischen Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt nach 32 oder 33 Minuten Spielzeit im Olympiastadion. Ausgeführt wieder von Kraus. Wieder mit dem rechten Bein, das bandagiert ist. Schön kommt der Eckballer rein. Preisendorfer nimmt Maß. Schön gehoben. Das war gut gemacht. Er hat nicht geschlagen. Er hat nicht das gemacht, was die meisten Stürmer machen würden. Sich nach hinten lehnen und den Ball dann weit, weit über das Tor ziehen. Sondern hat mit dem Innenriss in die rechte obere Ecke gezielt. Schade, vielleicht 10 oder 20 Zentimeter über die Querlatte ist dabei gegangen. Abgeschlagen schon von Loy, schlecht abgeschlagen, ins Ausgegangen in der eigenen Hälfte. Einwurf also für die Kickers-Leute aus Offenbach. Wade hat eingeworfen. Hochspringt Gast. Flanke von links. Berti Kraus jetzt. Preisendorfer in der Mitte. Möglichkeit, Wade noch einmal geköpft, runtergeköpft. Das war gefährliches Spiel. Der Kopf war zu weit unten. Aber Schiedsrichter Asmussen lässt weiterspielen. Abgewehrt von der Frankfurter Eintracht. Nach rechts hinausgeschlagen. Und da ist Linksverteidiger Schultheiß, der jetzt das Leder in die Hälfte der Eintracht schlägt. Aber unkontrolliert, nicht genau. Auch das Abspiel der Frankfurter ist schlechter geworden in diesen Minuten. Sie haben überhaupt etwas nachgelassen. Die Frische, die sie hatten in den Anfangsminuten, sie ist im Augenblick nicht festzustellen. Und wir sind gespannt, wenn die Sonne, die jetzt wieder hervorkommt, in der zweiten Halbzeit stärker aus den Wolken hervorbricht, welcher Mannschaft sie mehr zu schaffen machen wird, den Offenbachern oder den Frankfurtern, wer die bessere Kondition in der zweiten Halbzeit haben wird. Bis jetzt jedenfalls der Stand im Olympiastadion 2:2 unentschieden. Und das war eben ganz gefährlich gemacht von dem 24-jährigen Höfer, als er einen Schuss von Bader abfälscht und seinem Torwart Loy, der glücklicherweise richtig postiert steht, in die Arme den Ball schiebt. Abgewehrt von Loy, auf der rechten Seite jetzt Gast, der immer hin und her läuft, der sich nicht festbinden lässt von seinem Gegenspieler Lutz. Das ist sehr clever gemacht und das ist gut, denn das bringt natürlich die Abwehr des Gegners durch. durcheinander. Gast aber hat nicht genau gepasst, abgewehrt von der Abwehr der Eintracht, in der jetzt Weilbecher den Ball zu Lindner legt. Lindner in die Mitte hinein, noch einmal zu Feigenspahn, Feigenspahn zu Lindner zurück. Lindner wartet zu lange für meinen Wirf. Einen Augenblick, wartet allerdings, bis Alfred Pfaff ihn einsetzen will und dessen Direktabspiel landet in den Beinen von Gerd Kaufhold. Sie haben sicher schon gemerkt, immer wenn die Eintracht angreift, dann ist Gerd Kaufhold hinten, dann putzt er aus. Man kann ihm diesen Namen kann man ihm verleihen, Ausputzer, ohne etwa seine Leistung hier schmälern zu wollen. Als Stürmer, er ist auch immer wieder vorne. Er hat eine unwahrscheinliche Kondition, der Mannschaftsführer der Offenbacher, die sich ja gestern einen ganzen Tag lang zurückgezogen haben. Und das wirkt sich vielleicht aus. Einwurf für die Offenbacher in der rechten Hälfte, ausgeführt von Rechtsverteidiger Waldmann. Auf den Kopf eines Frankfurters, nach vorn gespielt, schon wieder Eckhard Feigenspahn, der Mittelstürmer, jetzt in die Hälfte der Offenbacher eingedrungen, gibt nach rechts zu Stani. Ganz seitenweich gehoben, wunderbar, Feigenspahn, Möglichkeit und abgedrängt von Keim, abgedrängt von Lichtl. Aber Schiedsrichter Asmussen lässt weiterspielen, er hat kein Foul gesehen und es war auch kein Foul. Er war einfach zu langsam oder wie man will, die Abwehr der Offenbacher, Keim und Lichtl, beide waren zu clever für ihn. Sicher schmerzhaft dieser Sturz, aber das Spiel geht weiter. Er steht abseits jetzt, wenn er den Ball zugespielt bekommt. Der Mittelstürmer der Eintracht Frankfurt, Feigenspahn, ist jetzt langsam humpelt zurückgegangen und das Spiel läuft weiter. Eine sehr harte Abwehr von dem linken Verteidiger, der Offenbacher von Schultheiß. Und Gerd Kaufhold geht auf ihn zu, beschwichtigt ihn, sagt wahrscheinlich, nun lass das mal sein, das haben wir doch gar nicht nötig bei dem 2:2 Stand, wo wir uns doch so gut kennen, wo wir aus einem Raum, wo wir aus Hessen stammen. Freistoß also für die Frankfurter und ausgeführt schon wieder zur Nummer 11. Zu Pfaff. Alfred Pfaff nach rechts hinausgespielt, dribbelt einen Augenblick jetzt, will vorbeispielen an Linksverteidiger Schulters in die Mitte hinein und Drehschuss von Stani, aber vielleicht 3 oder 4 Meter über das Tor von Zimmermann. Noch 7 Minuten zu spielen, dann wird Schiedsrichter Asmussen aus Flensburg diese erste Halbzeit des Fußball-Endspiels 1959 im Berliner Olympiastadion beenden. Aber 7 Minuten, was kann da noch passieren? 7 Minuten für die Eintracht und 7 Minuten für die Frankfurter. Und die Eintracht jetzt auf der rechten Seite. Stani mit einem etwas fruchtlosen Dribbling hat zu Feigenspahn gegeben. Stani am Ball schießt und 2-3 Offenbacher setzen sich fantastisch ein. Gehen mit beiden Füßen in den Ball hinein. Ein Frankfurter liegt dort im Strafraum. Ich glaube, es ist Eckhard Feigenspahn. Jawohl, es ist Feigenspahn schon einmal angeschlagen, der jetzt wieder in der Hocke sitzt. Aber Schiedsrichter Asmussen lässt weiterspiel, hat auf Eckball entschieden für Frankfurt. Nicht auf Freistoß, nicht gar auf Strafstoß. Abseits ist da, ja, natürlich. Da ist auch die Fahne von Linienrichter Malka aus Herten, der diese Abseitsstellung erkannt hat. Der Pfiff und Zimmermann hat den ihm zugespielten Ball aufgenommen. Schlägt nach weiter Abschlag, weit, weit, fast bis zur Strafraumgrenze. Der Frankfurter ist der Ball geflogen, aber auf den Kopf von Höfer. Höfer zu Weilbecher. Weilbecher schlägt seinen Gegenspieler Gast an. Ball kommt dadurch zu Höfer noch einmal. Höfer mit 20 Meter Schlag zu Lindner. Lindner müsste köpfen, hat das auch getan, aber besser als er. Höher als er sprang Keim. Keim, der sich so gefreut hat, hier noch einmal eine Möglichkeit zu erhalten, seine Laufbahn vielleicht mit einem Sieg in der deutschen Meisterschaft zu krönen. Denn er und Kaufhold, sie beide gehörten ja der Mannschaft der Kickers Offenbach an, die 1950 hier im gleichen Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart, also auch in einem süddeutschen Endspiel mit 1:2 unterlag. Aber die Frankfurter sind im Ballbesitz, Lindner schießt. Und das war etwas schlecht. Nein, das war nicht Lindner, das war Alfred Pfaff, der eben fiel und stürzte bei diesem Schussversuch. Er war auf dem falschen Fuß, als er schlug. Und so nahm der Sturz nicht besonders Wunder. Aber keine Möglichkeit dadurch für seinen Verein. Der Ball weit am Tor vorbei. Und die Offenbacher machen etwas, was eigentlich die Frankfurter verhindern müssten. Das haben sie nun schon 6-8 Mal hier praktiziert. Zimmermann aus dem Tor heraus, schiebt den Ball zu seinem rechten oder linken Verteidiger und lässt sich dann das Leder zuspielen, sodass sein Abschlag aus der Hand erfolgt und damit natürlich weiterkommt. Schiedsrichter Asmussen hat einen Foul gesehen, eben von dem langen Preißendorfer. Ausgeführter Freistoß von Höfer. Ja, Höfer legt sich das Leder zurecht. Mit dem linken Fuß legt er jetzt seinen Läufer Weilbecher an. Sind etwas durcheinander, scheint mir, die Frankfurter. Sie haben vielleicht damit gerechnet, dass sie nach den ersten 45 Minuten hier mit 1-2 Toren Unterschied vorn liegen würden, dass die Offenbacher in der ersten Halbzeit nicht so mitspielen würden, wie sie das tun. Und ich muss sagen, ich habe die Offenbacher hier in Berlin gesehen. Sie spielen jetzt tatsächlich so, wie wir es von ihnen erwartet haben damals, wie sie vielleicht auch zeitweise in der ersten Halbzeit des Spiels gegen Tasmania spielten. Und in der zweiten Halbzeit waren sie dann so schlecht, dass man erstaunt war, dass diese Mannschaft Zweiter in der süddeutschen Oberliga geworden ist. geworden ist. Aber Sie können was. Das haben Sie bewiesen. Tasmania ist ein unbequemer Gegner. Und auf der anderen Seite kennen Sie natürlich die Eintracht Frankfurt. Sie wissen sich auf Ihre Spielweise einzustellen. Man sollte allerdings meinen, dass die Frankfurter die Offenbacher auch genau kennen. Denn der Trainer der Frankfurter, Paul Oswald, war ja 12 Jahre lang Trainer der Offenbacher Kickers und er müsste eigentlich seine Schützlinge genau kennen. Möglichkeit jetzt Freistoß und Loi muss hoch mit der Faust, aber nicht gefährlich eigentlich. Das hätte er fangen können, dieses Geschoss von Berti Kraus. Er hat sicherheitshalber den Ball über die Latte gelenkt und damit gehen die Offenbacher das erste Mal in Eckstößen, jedenfalls in Führung. 5 Eckstöße für Offenbach und 4 Eckbälle für Eintracht. Ausgeführt wieder von links und wieder von Berti Kraus. Dem rechten Fuß hereingegeben, Preißendorfer schießt, wollte ansetzen, schön gemacht, noch einmal aus der Drehung heraus, im Nachschuss, als Weilbecher ihm den Ball maßgerecht serviert, aber weit am Tor vorbei, keine Gefahr, aufatmen also wahrscheinlich hier bei der Frankfurter Kolonie und aufatmen jetzt auch in Frankfurt für die Anhänger der Eintracht, Stand weiterhin 2:2 und noch ganze 3 Minuten der ersten Halbzeit zu spielen. Abschlag. Loi auf den Kopf von Linksverteidiger Schultheiß. Er gibt nach rechts hinaus zu Berti Krause. Oh, das war gefährlich, wenn der Berti in den Ballbesitz kommt. Ist dabei gestürzt auf dem etwas glatten, schlüpfigen Rasen des Olympiastadions, sodass die Frankfurter ihren Gegenangriff aufziehen können. In die Mitte hineingespielt, Feigenspann. Er läuft sehr schnell und läuft jetzt Torwart Zimmermann an. Ist aufgelaufen, eigentlich Freistoß für die Offenbacher Kickers. Aber weil, wenn man will, Vorteil bestand, Zimmermann blieb ja im Ballbesitz, ließ den Ball nicht fallen, hat Schiedsrichter Asmussen ein Auge zugedrückt, hat abschlagen lassen, aber abgefangen schon wieder von der Eintracht von Stani. Stani jetzt im Dribbling auf der rechten Seite. Wird angegriffen von Berti Kraus, der weit nach hinten gegangen ist. Linder köpft zu seinem Mittelstürmer Feigenspahn und der verzieht ganz enttäuschend weit über das Tor. Das war schön herausgespielt von Stani, diese Möglichkeit glänzend verlängert von Linder und vertan von Eckhard Feigenspahn. Abschlag also vom Tor von Zimmermann. Wie viel sind in der Hälfte der Eintracht? Wie viel Offenbacher? 1, 2, 3, 4. Man sieht also immer noch die Taktik mit Kaufhold. Im Hinterhalt spielen die Offenbacher. Sie lassen sich nicht aus der Defensive herauslocken von der Eintracht, auch wenn die vielleicht etwas mehr vom Feldspiel hat. Und ich glaube, man kann sagen, sie spielen richtig. Das 2:2 Ergebnis jedenfalls nach 43 oder 44 Spielminuten, das gibt ihnen recht. Und vielleicht kommt es zu einer Wiederholung eines Unentschiedens wie in den letzten beiden Punktspielen der Saison 1958-59. Und dann sehen die 70.000 hier eine Verlängerung. Eine Verlängerung um zweimal eine Viertelstunde im Berliner Olympiastadion. Ich wünsche es den Spielern nicht, denn es ist eine ungeheure Anstrengung. 1,5 Stunden Tempofußball, wie es diese 22 Spieler hier geradezu klassisch vorführen. Und dann nochmal 1,5 Stunde drauf. Aber der Ungar Stani jetzt im Ballbesitz. Dribbelt 10 Meter, dribbelt 15 Meter, gibt zu Feigenspahn. Feigenspahn wird abgedrängt von Waldheim, immer noch Stani, glänzend gemacht, Möglichkeit für die Eintracht, aber abgewehrt von 2, 3 Offenbachern, die sich jetzt wirklich als eine Mannschaft der Kameraden zeigen, aber den Ball nicht weit genug wegbekommen. Foul von Mittelstürmer Gast hier, der von hinten hereingeht in Pfaff, der jetzt aufgeregt mit Schiedsrichter Asmussen spricht, aber Alfred Papp hat sich schon wieder beruhigt. Er ist ja ein Mann, der schon viele Stürme um seinen Kopf hat wehen lassen, der 7-mal in der deutschen Nationalmannschaft gestanden hat und der sich von so einem kleinen Foul bestimmt nicht aus seiner menschlichen und spielerischen Ruhe bringen lässt, es sei denn für 1 oder 2 Sekunden. Freistoß also für die Eintracht in der linken Spielhälfte der Offenbacher, ausgeführt von Mannschaftsführer Papp. Reingehoben mit dem Innenriss. Und wer ist da? Niemand ist da. Der Ball läuft ins Aus. Ganz einfach ins Aus. Also bleibt es beim Stand wahrscheinlich in den ersten 45 Minuten von 2:2 beim 48. Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft zwischen Offenbach und Frankfurt. Wieder der gleiche Trick zwischen Zimmermann und diesmal seinem linken Verteidiger Schultheiß. Zurückgespielt also von Schultheiß der Ball und Zimmermann hat aufgenommen. Die Frankfurter legen offenbar gar keinen Wert darauf, einmal zu stören. Und es gibt Mannschaften, die so etwas können und es gibt Mannschaften, die aus solchen Situationen auch schon Nutzen gezogen haben, die ein Tor erzielt haben. Aber das ist in Frankfurt dann wahrscheinlich zu billig. Das wollen sie nicht. Also der Ball wieder in der Hälfte der Eintracht jetzt. Die Weißhemden haben das Leder in die Mitte hineingespielt zu Alfred Pfaff. Der zögert einen Augenblick, dribbelt 5 Meter, 8 Meter, 10 Meter, wartet sehr schön und setzt Stani ein. Der spurtet auf der rechten Seite wie ein 100-Meter-Läufer gegen den linken Verteidiger Schultheiß. Und er zögerte einen Augenblick zu lange, besann sich aber dann doch eines Besseren. Er hatte erst die Absicht anscheinend, Stani zu umspielen, aber dann schlug er glücklicherweise zu Torwart Zimmermann zurück, denn ich glaube, es wäre ihm schlecht bekommen. Der Ungar ist natürlich der bessere Techniker. Er hätte ihm den Ball abgenommen. Kress auf der linken Seite, jetzt der rechts außen. Nein, es ist nicht Kress, es ist Lindner, der dribbelt. Lindner an 2, 3, offenbar dann vorbei, fällt jetzt und Keim ist dazwischen gegangen, ist eingestiegen, meines Erachtens ein Freistoß, aber Schiedsrichter Asmussen lässt weiterspielen, entscheidet auf Abschlag vom Tor der Offenbacher Kickers. Das war kein regelrechter Angriff, den Keim hier gestartet hat. Er selbst lief schon ein paar Meter, so als wollte er sagen, ist in Ordnung, Freistoß ausgeführt, aber Schiedsrichter Asmussen war anderer Meinung. Also, wenn man will, von meiner Sicht aus, erste Fehler von Asmus, Möglichkeit jetzt für die Offenbacher. Schuss gleich von Luber, der im Spurt sich dreht. Das kann man natürlich schlecht machen. Er hat einen Drehschuss mit dem rechten Fuß angebracht, war im Laufen, stand auf dem falschen Bein am Tor vorbei. Das war die Möglichkeit für das 3:2, wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Asmussen aus Flensburg. Da ist er schon, der Pfiff. Die ersten 45 Minuten im Olympiastadion sind also zu Ende. Ein großes Spiel, möchte ich sagen. 45 Minuten Fußball, der gut ist, der nicht verkrampft war, wie manche geglaubt haben, weil sich ja diese beiden Mannschaften so gut kennen. Ein Fußballspiel, das die 70.000 bisher begeistert hat. Und wir wollen hoffen, dass die zweiten 45 Minuten, dass die zweite Halbzeit ebenso wird wie diese eben uns vorgeführten. Und bis dahin schalten wir zurück zum Funkhaus. Die Fahnen geschwenkt, der Frankfurter schwarz-weißen Fahnen. Und drüben die rot-weißen Fahnen der Offenbacher. Wie wird dieses Endspiel ausgehen? Das ist nun die große Frage. Die letzten 45 Minuten im Olympiastadion stehen vor ihrem Beginn. Ganz kurz noch eine Mannschaftskritik oder vielleicht eine Einzelkritik. Bester Spieler bei Kickers Offenbach, zweifellos Gerd Kaufhold, der hier den taktischen Anweisungen seines jugoslawischen Trainers absolut gefolgt ist und der damit größten Eindruck auf die Stürmerreihe der Frankfurt erzielt hat. Bester Spieler bei Eintracht Frankfurt, ja, vielleicht oder sicher Stani, der Supertechniker aus Ungarn. Der 20-jährige junge Mann, der nach dieser Saison leider für die Frankfurter die Stadt am Main verlassen wird. Wo er hingehen wird, nun, das ist noch unsicher. Er hat ein Angebot aus Brüssel, Sie wissen das alle und Sie wissen auch oder haben gelesen, dass sein Vater nach Berlin gekommen ist, um ihn heimzuholen nach Ungarn. Und es ist noch keine abschließende Äußerung darüber bekannt geworden, welches Angebot er annehmen wird, wohin ihn sein Weg führen wird. Aber inzwischen ist der Anstoß im Berliner Olympiastadion vollzogen worden und gleich eine Ecke für die Frankfurter Eintracht, die damit jetzt 6 Ecken haben gegenüber 5 der Offenbacher Kickers. Eckball von rechts. Dem linken Fuß hereingetreten und Stani hoch ist Zimmermann gegangen und hat wieder nur auf Kosten einer Ecke klären können mit der rechten Faust. Das ist also die 7. Ecke. Nach links hinüber läuft jetzt Lindner. Noch einmal das gleiche Spiel in den ersten Sekunden und soll es wieder so kommen wie in der ersten Halbzeit, als nach 20 Sekunden das erste Tor fiel. Eckball hereingekommen. Von Weilbecher nach rechts hinausgeköpft zu Lindner. Lindner jetzt zu Alfred Pfaff, der mit dem linken Fuß schießt, scharf schießt und er wirft sich in den Schuss hinein. Stani, aber sein Kopf war zu kurz oder der Schuss lag zu hoch, ganz wie man will. Ins Ausgegangen also und Abschlag vom Tor von Torhüter Zimmermann. Welche Devisen haben die beiden Trainer? Welche Devise hat Paul Oswald gegeben? Welche Devise hat Bogdan Kuwai gegeben? Halten, angreifen, aus der Defensive herausspielen oder den Gegner in den ersten Sekunden schon wieder schockieren? Niemand weiß es. Das ist das Geheimnis der beiden Männer, die diese beiden besten Fußballmannschaften Deutschlands in der Saison 1958-59 nach Berlin geführt haben. Und Paul Oswald wird sich daran erinnern, dass er schon einmal Trainer der Eintracht Frankfurt war, 1932, als sie gegen Bayern München verlor. Und ich glaube aber nicht, dass ihn das irgendwie beeindrucken wird, denn er weiß, er hat eine großartige Elf zusammen. Freistoß jetzt für die Eintracht Frankfurt, ausgeführt von Weilbicher, hängen geblieben an der vielköpfigen Mauer der Offenbacher. 6 Mann standen auf der Strafraumgrenze, abgewehrt, nach rechts hinausgespielt, aber Weilbecher schon wieder im Ballbesitz. Mit dem rechten Fuß führt er jetzt das Leder, gibt in die Mitte hinein zu Feigenspahn. Feigenspahn im Direktspiel zu Stani, abgewehrt von Linksverteidiger Schultheiß. Schultheiß aber nicht weit genug und hoch das Bein von Alfred Pfaff, hier etwas zu hoch. Das müsste Freistoß lauten, aber Asmussen entscheidet nicht auf Freistoß, sondern auf Einwurf für die Eintrachter Frankfurt. Und zwar ausgeführt von Rechtsläufer Stinker, der im Augenblick noch nicht so sehr in Erscheinung getreten ist. Und ich weiß, dass die Frankfurter etwas skeptisch waren, ihn vor dem noch nicht so erfahrenen Eigenbruch spielen zu lassen. Er ist ein Offensivläufer, er ist ein Mann, der die Deckung etwas vernachlässigt. Und beide Tore der Offenbacher kommen ja eigentlich auch auf das Konto der rechten Abwehrseite. Obgleich man weder Eigenbruch vielleicht noch Stinker eine absolute Schuld zuschieben kann. Rechts hinaus gespielt, aber Mittelläufer Lutz im Zentrum der Abwehr der Eintracht ist auf dem Posten, geht ganz nach links raus, gibt jetzt zu Kress. Kress, der nicht rechts außen, sondern links außen spielt, gibt zu, wer ist es? Ist es Lindner, glaube ich, ja, Lindner, der nach rechts hinaus den Ball zieht zu Stani, aber Asmussen hat gepfiffen, hat den Vorteil gar nicht beachtet, sondern hat gepfiffen, weil Kaum eben etwas unferner war, seiner mittelbar Freistoß für die Eintrachter Frankfurt. Und Asmussen ermahnt jetzt Luber, der etwas ungehalten über diese Entscheidung ist. Und das Spiel geht weiter. Freistoß ausgeführt, mit dem linken Fuß hineingespielt. Und da ist der Kopf von Keim, der wieder rettet. Noch einmal Weilbecher nach links hinausgespielt. Zu Stani ist das, glaube ich, der Mitte hinein. Nein, Stani ist vor dem Tor. Zimmermann hat die Fäuste nicht hoch genug gebracht. Und da kann Linksverteidiger Schultheiß nur klären, indem er den Ball über die Seitenlinie schlägt. Also Einwurf für die Eintracht Frankfurt in der Spielhälfte der Offenbacher, ausgeführt von Stinker, dem rechten Läufer. Stinker weit in die Mitte hinein. Zu Stani. Stani jetzt im Zweikampf mit einem großen, das ist Nuber, sein Gegenspieler, der Sieger geblieben ist in diesem Zweikampf dank seines Körpergewichtes. Er setzt Berti Kraus ein mit einem feinen Trick und gibt der Berti auf der linken Seite seinen Verteidiger Eigenbrot, flankt in die Mitte hinein und man sieht schon wieder, das ist die Achillesferse der Eintracht Frankfurt. Eigenbrot, der Sohn des bekannten Torhüters Eigenbrot aus den 30er Jahren aus Frankfurt, der hier nicht ganz den Anforderungen dieses kräftezehrenden und technisch hochstehenden Spieles gewachsen erscheint. Besonders, wenn er so einen cleveren Mann gegen sich hat, wie es nun einmal der alte Fuchs Kraus ist. Einwurf für die Eintracht auf der rechten Seite. Stinker führt ihn wiederum aus. Stinker in die Mitte hinein zu Feigenspahn. Feigenspahn angegriffen von Lichtel. Lichtel bleibt Sieger, aber gepfiffen schon von Asmussen, der noch einmal Nuber ermahnt. Vorsichtig sein, Nuber, das könnte dazu führen, dass hier eine Verwarnung herausspringt und nach der zweiten, da heißt es unnachsichtig vom Platz gehen und das wäre ein schlechter Dienst, den er seiner Mannschaft hier leisten würde. Freistoß also für die Eintrachter, ausgeführt von Stinker, dem rechten Läufer, läuft an, mit dem rechten Fuß, schöner, harter Schuss, ein Bein war dazwischen, glaube ich, oder ein Kopf, denn der Ball stieg, aber es war der Kopf eines Frankfurters, also kein Eckball, sondern Abschlag vom Tor von Zimmermann. Und mal sehen, wie viele Minuten jetzt gespielt sind im Berliner Olympiastadion in der zweiten Halbzeit. 4 oder 5 Minuten der zweiten 45 Minuten dieses Endspiels sind also absolviert. Abschlag von Zimmermann auf die rechte Seite hinaus. Linksverteidiger Höfer ist am Ball und schlägt jetzt im Verein mit Weilbecher. Das Ledermann weiß gar nicht, wer geschlagen hat. So dicht standen sie nebeneinander in die Hälfte der Offenbacher. Aber abgewehrt schon wieder. Und Preisendorf ergibt eine Vorlage zu Nuber. Das war glänzend gemacht. Der Senior der Offenbacher, denn 32 Jahre ist Preisendorfer alt, hat seinen Halbstürmer gut eingesetzt, aber nicht genau genug kam sein Pass. Und jetzt läuft schon wieder das Sturmspiel der Eintracht auf der rechten Seite. Stani umdrippelt 2, 3 Mann, fällt jetzt also auf den dritten, als er Keim umdrippeln will und ist jetzt böse, wirft den Ball vor sich hin mit südländischem Temperament, weil Schiedsrichter Asmussen seiner Ansicht nach nicht berechtigt, nicht gerechtfertigt seinen Spielfluss unterbrochen hat, wobei er ganz in der Eile vergessen hat, dass ein kleiner Ellbogen von ihm mit dabei war. Freistoß also ausgeführt und abgewehrt der Angriff der Offenbacher. Der Mittelläufer Lichtel schön auf den Ball getreten von rechts außen Kress. Der Sonderbeifall für diesen technischen Tricker hält, der Feigenspahn einsetzt. In die Strafraumnähe ist der Ball gekommen. Gefährlich für die Offenbacher, aber abgewehrt wieder von Rechtsverteidiger Waldmann. Beide Verteidiger sind heute besser, als ich sie in Erinnerung habe. Und im stügigen Sport jetzt auf der rechten Seite. Berti Kraus kommt vorbei, ein 2-3 Mann schießt und wird im Strafraum angegriffen von Weilbecher, der Retter in der höchsten Not ist, als der Nationalmannschaftsspieler ausholt zum vielleicht alles entscheidenden Torschuss und dabei zu Fall kommt. Pfiffe des Berliner Publikums, vielleicht auch Pfiffe der Offenbacher Anhänger, die ja zahlreich hier ebenso wie die Frankfurter mit Sonderzügen, mit Flugzeugen, Bussen und Privatwagen nach Berlin gekommen sind, Die Parkplätze hier vor dem Olympiastadion sind voll von Kennzeichen OF und F. Und Berlin freut sich natürlich über diese westdeutsche Beteiligung, über das große Interesse, das dieses Endspiel hier gezeigt hat. Auf der rechten Seite aber jetzt wieder die Offenbacher. Nuber ist am Ball, wird angegriffen von Weilbecher. Der schiebt den Ball über die Seitenlinie und Einwurf. Darum ganz klar für die Offenbacher Kickers. Nuber selbst führt den Einwurf aus. Steht 2 Sekunden, wartet, zögert, gibt jetzt in die Mitte hinein. Möglichkeit, Schussversuch von Merti Kraus, aber am Tor vorbei. Das war nicht richtig gezielt. So braucht also Torwart Loi nicht sich besonders anzustrengen. Hat auch gar nicht reagiert, hat schon gesehen, dass dieser Ball ausgehen musste. Abschlag nach rechts hinaus in die Hälfte der Offenbacher. Auf der rechten Seite jetzt Feigenspahn. Feigenspahn hat ein kleines Missverständnis mit Alfred Pfaff, der aber sofort diese Scharte wieder auswetzt, zurückgibt zu Feigenspahn. Feigenspahn nach rechts hinüber zu Stani. Verwirrend das Kombinationsspiel der Frankfurter. Und die Offenbacher müssen all ihre taktischen Kenntnisse hier aufbieten, um dieses Direktspiel der Eintracht Frankfurt zu bremsen, um dieses verwirrende Hin- und Herlaufen in der eigenen Abwehr nicht so zum Zuge kommen zu lassen, nicht so zum Tragen kommen zu lassen. Es ist ihnen bisher glänzend gelungen, das müssen wir ihnen bescheinigen. Und sie haben, das möchte ich auch sagen, wenn ich hier ein kleines Wort der Kritik sagen darf, sie haben für mich einen etwas spielstärkeren Eindruck gemacht, weil sie frischer wirken, sie wirken stärker, sie wirken konzentrierter als die Eintracht Frankfurt. Aber das liegt vielleicht auch am Spiel, ich möchte mich nicht darauf festlegen. Die Eintracht ist nun mal eine etwas verspielte, eine leichtfüßig agierende Mannschaft, die zweifellos andere Gegner schon längst ausgespielt hätte. Und die Offenbacher sind eine Elf der Kämpfer. Sie sind keine ausgesprochenen Kampfmaschinen. Und sie verstehen auch etwas von der Technik dieses Fußballspiels. Aber sie sind zweifellos nicht so versiert in dieser Beziehung wie ihre Freunde aus Frankfurt. Einwurf ausgeführt von Linksverteidiger Schult. Heiß zu Wade gegeben, der gibt zurück zu Schulteis. Schulteis noch einmal zu Gerd Kaufold. Kaufold steht ganz hinten, einsam möchte ich beinahe sagen, und dirigiert von hinten seine Mannschaft. Direktes Spiel der Offenbacher. Und wenn Gast eben etwas mehr Gefühl in seine Vorlage gelegt hätte, dann wäre Nuber an den Ball herangekommen. Dann hätte er die Möglichkeit zum Einschuss gehabt. Missverständnis zwischen Preissendorfer und Gast eben. Der Ball rollt rechts auf das Tor von Loi zu. Mittelläufer Lutz hat das Leder zurückgespielt zu seinem Torwächter. Das ist immerhin erstaunlich, dass ein 20-Jähriger, so alt ist der Lutz, hier so überzeugend spielen kann. Und jetzt muss Zimmermann raus aus dem Kasten. Das war nicht gut gemacht von Rechtsverteidiger Waldmann, der hier eine bedenkliche Blöße erkennen ließ und seinen Torwart vor eine schwierige Aufgabe stellte. Feigenspahn war herangekommen, aber die Gefahr ist vorüber. Zimmermann hatte aufgepasst. Den Ball abgewehrt, abgeschlagen, ins Ausgeschlagen, aber berührt von einem Spieler von Eintracht Frankfurt. Also Einwurf für die Offenbacher in der linken Spielhälfte der Eintracht Frankfurt. Einwurf ausgeführt von Wade. Wade gibt jetzt, er wird scharf angegriffen, der Gast eben von Mittelläufer Lutz. 20 Jahre gegen 20 Jahre. Gast ist 20 Jahre, Lutz ist 20 Jahre. Wer wird der Stärker sein? Eben unfair von Lutz angegriffen. Freistoß. Gast versucht vorbeizukommen an dem rechten Verteidiger der Eintracht, an Eigenbrot. Bleibt aber hängen. Das gleiche versucht Wade. Und wieder hat Eigenbrot sich diesmal als Herrscher der Situation gezeigt. Hat 2 Spieler des Gegners leerlaufen lassen, allerdings auf Kosten eines Einwurfs. Einwurf für die Offenbacher in der linken Spielhälfte ausgeführt, Wade in die Mitte hinein, Möglichkeit für einen Kopfball und Loi muss sich strecken, er hat den Ball anscheinend unterschätzt, das war aber gefährlich gemacht, das hätte zu einem Tor führen können. Der Frankfurter Torhüter ging erst im letzten Augenblick hoch und bereinigte so diese große Gefahr. Drüber gehalten eben von Lindner, aber Asmussen lässt weiterspielen, weil Vorteil für die Frankfurt da besteht und da hat... Ja, jetzt eine Kontroverse. Oh, sie gucken sich sehr, sehr scharf und sehr hart an von hier oben. Der blonde Lindner und der rechte Läufer der Offenbacher Kickers Keim, als sie zusammengeraten sind. Und Asmussen beruhigt die aufgeregten Gemüter. Der Ball läuft weiter. Das Spiel ist im Gange. Auf der rechten Seite jetzt die Offenbacher. Zurückgespielt noch einmal zu Preissendorfer. Preissendorfer zu Nuber. Nuber in die Mitte hineingespielt. Und schlechter Pass. Preissendorfer stand auch weiter links. Da musste der Ball hinkommen. So die Eintrachter im Ballbesitz. Im Ballbesitz gewesen, denn Linksverteidiger Schulteis kommt an und jagt einen Schuss auf das Tor von Loi. Das war gutes, das war echtes Verteidigerkaliber, das hier aus den Beinen von Schulteis kam. Schade, dass der Ball nicht in die Ecke gezielt war, denn sonst hätte Loi wahrscheinlich sich mehr einsetzen müssen als in diesem Falle. Abwehr der Eintracht aufgebaut, Abschlag und Ball ins Ausgerollt in der Hälfte der Offenbacher. Einwurf also für die Lederstädter. Wer führt den Einwurf aus? Nun, wer kann es sein in der eigenen Hälfte? Wieder Gerd Kaufhold, der Mann, der das ganze Spiel der Offenbacher hier zusammenhält, gibt den Einwurf zu Gast, der verlängert geschickt mit der Stirn zu Preisendorfer, aber der lange Schwergewicht hier links außen, der Offenbacher, er ist nicht so sehr sportschnell, kann darum nicht an den Ball herankommen, Leu ist aus dem Tor raus gewesen, hat das Leder aufgenommen und schon wieder abgeschlagen und wieder Gerd Kaufhold in der eigenen Hälfte. Er hat eigentlich einen Sonderbeifall verdient und mich wundert, dass die vorwiegend Berliner Zuschauer, denn es sind ja immerhin 50.000 aus Berlin oder 55.000 aus Berlin her, dass sie das nicht sehen und dass sie das nicht damit bedenken. Er hätte es wahrlich verdient, der Mannschaftsführer der Kickers. Jetzt auf der linken Seite im Ballbesitz. Könnte schießen. Schießt jetzt auch. Oh, das war aber ein Geschoss aus der alten Kiste. Abgewehrt von Ballbecher. Und im Gegenzug jetzt 3 Eintracht Frankfurter gegen 3 Offenbacher. Es führt den Ball Alfred Pfaff. Gibt zu Chris. Der dringt in die Strafraum. Hälfte ein. Gibt zurück zu Pfaff. Und musste schießen, der Alfred. Hat auch geschossen. Aber abgewehrt von Mittelläufer Lichtl, der das rechte Bein dazwischen schiebt und so diesem gefährlichen Ball die Fahrt genommen hat. Lindner ist böse, er schlägt den Ball weit ins Aus eben. Das bringt natürlich nicht unbedingt Sympathien ein. Und Einwurf für die Offenbacher Kickers in der eigenen Spielhälfte auf der rechten Seite. Darum, das kostet auch Zeit. Das ist also eine Tat gewesen, die man eigentlich nicht erklären kann von Lindner. Die Mannschaft führt ja nicht 5 Minuten vor Schluss 3-2. Warum schlägt er da den Ball aus? Immerhin, ein Freistoß ist jetzt herausgesprungen für die Mainstädter. Und zwar auf der linken Seite ausgeführt von Weilbecher. In die Mitte hineingehoben. Stani hat eine Möglichkeit, gibt zu Lindner. Lindner zu Kress jetzt. Wartet, zögert, kommt nicht herum. Was wird er machen? Schultheiß wartet ebenso gespannt wie die Zuschauer. Hat sich prächtig eingesetzt, hat aber nicht weit genug klären können. Alfred Pfaff schießt. Und das war ein schlechter Schuss. Er war auch zu weit ab. Er war vielleicht 25 Meter vom Tor entfernt. Aus dem Stand geschossen. Ich glaube, da hätte Zimmermann nicht unbedingt all sein Torwartkönnen aufbieten müssen, um diesen Ball zu halten, wenn er überhaupt auf das Tor gekommen wäre. Es sind 15 Minuten gespielt im Olympiastadion der zweiten Halbzeit beim Kampf um den höchsten Titel, den der deutsche Fußballsport zu vergeben hat, zwischen den Endspielmannschaften Eintracht Frankfurt und Offenbacher Kickers. Und immer noch ist der Stand 2-2. 2-2, ein gerechtes Ergebnis bis zu dieser Minute, denn beide Mannschaften hatten, das möchte ich sagen, durchaus gleichwertige Chancen. Ihre Möglichkeiten waren nicht unterschiedlich. Man kann nicht sagen, dass eine Elf hier von Glück begünstigt gewesen ist bei diesem Ergebnis. Schönes Durchspiel, schönes Direktspiel zwischen Stani und Kress. Er tritt über den Ball, versucht herumzugehen. Ja, dieser tückische Rasen, der ihn eben zu Fall gebracht hat. Er hatte schon mit einem feinen Körpertrick Schultheiß umspielt, aber dann fiel er hin, als er vorbeigehen wollte. Und die Offenbacher also im Ballbesitz. Auf der rechten Seite jetzt Gast, Mittelstürmer Gast, der weit ausreicht, um sich der liebevollen Betreuung von Lutz zu entziehen. Gibt zu Kraus, der umspielt 2 Mann, gibt in die Mitte hinein, raus aus dem Kasten, neue Möglichkeit für Preisendorfer, Schuss! Und da ist Rechtsverteidiger Eigenroth auf dem Posten. Das sah sehr gefährlich aus. Loi hatte zwar eine Faust dazwischen bei dieser Diagonalvorlage von Kraus und Preisendorfer legte sich schon so richtig voll in den Schuss hinein, um zu vollenden, traf aber nicht ganz genau und außerdem war, wie erwähnt, das Bein von Eigenroth dabei. Ball ins Ausgegangen, kein Eckball, sondern Einwurf, glaube ich, ja, kurz vor der Eckballfahne, Einwurf für die Offenbacher Kickers. Gast nimmt den Ball an, geschickt gemacht von Preisendorfer, der jetzt seinen Gegenspieler, Stinker abblitzen lässt, aber noch einmal eine Möglichkeit, Gast köpft und der Ball ist über die Querlatte gegangen. Das sah so aus von hier oben und einige Zuschauer glaubten auch schon, der Ball sei nicht auf dem Netz, sondern sei im Netz. Aber nichts dergleichen, stand also weiterhin 2-2. Abschlag vom Tor der Eintracht Frankfurt, ausgeführt von Loi, verlängert von Feigenspahn. Feigenspahn, ein feiner Spieler, ein sehr junger Spieler, 24 Jahre alt. Ein Mann der Sonderklasse. Hier in Berlin hat er einmal im Freundschaftsspiel gar nicht überzeugt. Wir waren enttäuscht von ihm, aber was er heute bietet und was er ja in den anderen Gruppenspielen geleistet hat, das ist wirklich hervorragend. Er ist ein Reißer, er ist ein sehr gefährlicher Mann, den man keine Sekunde aus den Augen verlieren darf. Einwurf jetzt ausgeführt für die Eintracht Frankfurt. Rechtsverteidiger Eigenroth, das ist an sich gefährlich und das ist nicht gut, wenn man... Nein, das war gar nicht Eigenroth, das war eben Lutz, der Mittelläufer, der den Ball nach rechts hinausschiebt, aus der eigenen Hälfte raus in die Hälfte der Offenbacher. Sturmlauf von Feigenspahn und glänzend aufgepasst. Mittelläufer Lichtl, der seinen unmittelbaren Gegenspieler hier beherrscht in dieser Situation, mit dem Körper den Ball deckt und das Leder nach links hinausspielt. Nummer 7, Kress zu Weilbecher. Weilbecher zu Lindner. Lindner gehakt von 2-3 Offenbacher. Müsste jetzt fallen, wenn er geschickt gewesen wäre. Vielleicht hätte sich Atmussen typieren lassen. Und Kopfball von Stani. Und der Ball tanzt auf der Latte, als Lindner glänzend unmittelbar auf der Grundlinie noch herumzieht. Ich hatte schon von hier aus gedacht, der Ball sei im Aus, hatte sozusagen schon abgeschaltet. Aber der Linienrichter ließ weiterspielen und der Schiedsrichter auch, sodass das eine dicke Torchance für die Eintracht Frankfurt war. Schade für Stani, der sich wunderschön hochreckte, aber den Ball knapp über das Tor hob. Abschlag also ausgeführt von Zimmermann und Zimmermann auf den Körper von Wade. Schlecht gespielt von Wade, Möglichkeit jetzt für Alfred Pfaff in die Mitte hineingespielt. Rechtsverteidiger Waldmann köpft den Ball zurück. Lindner noch einmal, kommt zwar an den Ball heran beim Kopfball, aber nicht hoch genug, kann ihn nicht mit der Stirn erreichen, sondern nur mit dem Kopf oben, sodass der Ball über seinen Scheitel geht und eine Möglichkeit für den Offenbacher Läufer Wade ergibt, der nach links hinausschlägt, wo Berti Kraus steht. Berti Kraus hat sich jetzt das Leder geschnappt, es ist über die Seitenlinie gegangen, wirft selbst ein. Geschickt gemacht, getäuscht, zwei Gegenspieler. Oh, da war Preissendörfer mit sich selbst nicht ganz im Reinen. Er wollte wohl seinen Gegenspieler Eigenbrot anschießen und hat dabei nicht ganz getroffen. Dachte im gleichen Augenblick vermutlich, ich kann ihn täuschen, ich kann vorbeigehen und sah dabei nicht, dass er schon an der Grundlinie war. Das bedeutet also Abschlag vom Tor der Eintracht. Ausgeführt dieser Abschlag und harter Einsatz eben von Stani. Stani gegen Kaufhold, das sind zwei alte Füchse und es ist eine Delikatesse für Fußballkenner, die Zweikämpfe dieser beiden großartigen Spieler zu beobachten. Immer wieder gesagt, schade, dass der Ungar die Eintracht verlässt. Oh, das war aber eine ganz gefährliche Rückgabe eben von Linksverteidiger Höfer, die seiner Mannschaft beinahe ein Tor gekostet hätte. Der Nuber, der Halbrechte, der Offenbacher war dran, war einschussbereit und im letzten Augenblick hat Eigenbrot sich eingeschaltet, hat den Ball über die Grundlinie gedrückt. Eckball also für Offenbach und damit ist das Eckballverhältnis 7-6 für die Eintracht. Kurze Ecke gespielt, aber abgewehrt von Weilbecher. Weilbecher mit dem Kopf zu Lindner. Lindner jetzt auf der rechten Seite zu Alfred Pfaff. Der dribbelt in der eigenen Hälfte, passt Kress an. Kress in der Hälfte der Offenbacher schon vielleicht 10, 12 Meter auf der rechten Seite. Führt jetzt den Ball, wartet etwas zu lange für meinen Begriff. Was wird er machen? Und er greift nicht an. Schultheiß wartet, was da rechts außen machen wird. Das ist vielleicht richtig, vielleicht falsch. In diesem Falle war es richtig, denn die Offenbacher Abwehr hatte sich postiert. Weiter Schlag nach vorne. Nuber im Angriff. Weilbecher als Gegenspieler hat die Oberhand in diesem Zweikampf behalten und Nuber sackt zusammen. Er hat wahrscheinlich die Hälfte des Stiefels von Weilbecher gegen den Unterschenkel bekommen. Aber Fußballer sind ja nun einmal nicht so weiche Leute. Schon wieder läuft er das Spiel auch auf der linken Seite. Jetzt Ball im Besitz der Eintracht, aber nicht mehr lange, denn Keim ist da und Keim schlägt den Ball nach rechts hinaus zum Mittelstürmer Gast. Gast spielt zurück zu Berti Kraus, dessen Pass landet in den Beinen von Preissendörfer. Wieder zu Kraus. Kraus im Zweikampf mit zwei Eintrachtern. Und zwar Eigenbrot, der jetzt überall aushilft. Und Mittelläufer Lutz. Lutz hat den Ball ins Ausgeschlagen. Einwurf wieder von Kraus geschlagen. Mit dem linken Fuß aus rechter Position. Das sollte wohl so etwas wie die Kopie eines Rahntores werden. Aber dazu war der Ball zu schwach geschlagen und außerdem am Tor vorbei. Abschlag ausgeführt. Loi spielt jetzt mit der Sonne und natürlich nicht nur Loi, sondern seine 10 Mannschaftskameraden auch. Zimmermann auf der anderen Seite hat jetzt die Mütze tief in die Stirn gezogen, wartet mit Händen in den Seiten gestützt auf den Angriff der Eintracht Frankfurter. Geht jetzt etwas aus dem Tor heraus, weil Stani in Strafraumnähe kommt. Stanis Pass zu Feigenspahn landet aber in den Beinen der aufmerksamen Abwehr der Offenbacher, die heute einen glänzenden Tag hat. Und ich kann nur sagen, Hut ab vor dieser Offenbacher Mannschaft, die hier, ich glaube, mit 10-1 bei den Wetten und bei den Tipps im Rückstand lag gegenüber der Eintracht, dass sie sich so hervorragend schlägt. Und jetzt Gast hat eine Möglichkeit auf der linken Seite, wird angegriffen von Mittelläufer Lutz, der sich hervorragend einsetzt, fair einsetzt, den Ball über die Seitenlinie schlägt, nicht zu einem Eckball es kommen lässt. Also nur Einwurf, 2-3 Meter vor der rechten Eckfahne in der Hälfte der Eintracht. Ausgeführt von dem linken Läufer Wade. Wade hat den Ball zurückgespielt bekommen von Nuber und schlägt jetzt in die Mitte hinein, angeschlagen, aber Rechtsverteidiger Eigenbrot. Eigenbrot nicht weit genug. Schulter ist noch einmal in die Mitte hineingespielt und da kommt Alfred Pfaff im Direktspiel zu. Eckhard Feigenspahn, schön vorbeigespielt, glänzend gemacht. Der Junge kommt durch und spielt 3-4 Mann und wird hart genommen von Waldmann. Aber was sollte auch machen, der rechte Verteidiger, der Offenbacher, Eckhard Feigenspahn, wäre durch gewesen. Kein Offenbacher hätte ihn noch halten können. Nur Schultheiß war irgendwo auf der linken Seite und wäre zweifellos nicht diese 20, 25 Meter herangekommen. Also eine große Chance hier durch das unfaire Eingreifen von Waldmann für die Eintracht vertan. Verständlich, clever gemacht, wenn man will, aus der Sicht der Offenbacher. Und bedauerlich für die Eintrachter aus Frankfurt. Freistoß also und Schiedsrichter Asmussen hat verwarnt. Freistoß ausgeführt von Pappe. Die mit hineingespielt und Stani ist immer höher als seine Gegenspieler. Zweimal geköpft, Zimmermann raus, hat die Faust oben und hat geklärt. Das war wirklich gut gemacht, denn Stani war im zweiten Sprung und wäre vielleicht höher gekommen als der gegnerische Verteidiger. Wieder Alfred Pfaff in der eigenen Hälfte, spielt den Ball jetzt nach rechts hinaus zu Stani. Stani im Zweikampf, noch nicht im Zweikampf, wartet noch. Lichtl weiß nicht, was er machen soll. Kaufhold ist dabei. Kaufhold hält einfach das Bein davor. Trotzdem kommt die Flanke von Stani, aber abgewehrt. Abgewehrt schon wieder von Keim. Keim nach links, genau das Spiel zu Nuber ist es. Ja, Nuber im Zweikampf mit Eigenbrot. Und Eigenbrot hat sich jetzt gefunden. Das wollen wir dem jungen Mann bescheinigen. In der ersten Halbzeit noch etwas grün, noch etwas unruhig. Routiniert hat er sich jetzt an die Kulisse hier im Berliner Olympiastadion gewöhnt, hat sich auch an die gegnerischen Stürmer gewöhnt und spielt eine ausgezeichnete Verteidigerpartie. Einwurf abgewehrt von der Eintracht Frankfurt und ein Offenbacher, ich weiß jetzt nicht wer, ich glaube es war Nuber, hat den Ball über die Seitenlinie gedrückt, also Einwurf für die Eintracht. Ausgeführt schon wieder von Stani und schlechter Pass von Kress auf rechts außen, der heute etwas blasser scheint, der nicht so zur Geltung kommt und das wundert mich eigentlich. Denn die Achillesferse der Offenbacher liegt zweifellos bei den beiden Verteidigern, jedenfalls so wie ich sie in Erinnerung habe. Beide waren nicht sattelfest hier im Spiel gegen Tasmania 1900, gegen zwei Außenstürmer, die man nun nicht unbedingt zur deutschen Klasse zählen kann. Mit Blick aufs Spielfeld, wo Berti Kraus nur noch einen Gegenspieler vor sich hat, schießt jetzt, Loi hat den Winkel verkürzt, glänzend die Fäuste herausgestreckt. Er ist schon ein großer, der Frankfurter Torwächter. Hier hätte so mancher andere falsch gestanden und der raffiniert getretene Ball des Nationalspielers wäre in die linke untere Ecke gegangen. 25. Minute im Berliner Olympiastadion in der zweiten Halbzeit, das heißt also 70 Minuten gespielt und Einwurf für Offenbach. Angriff von der Nummer 3 von Höfer, dem linken Verteidiger der Eintracht gegen Berti Kraus und das war unfair, das war abgedrängelt mit dem Arm, Freistoß also schon gepfiffen von Asmussen, der übrigens jetzt indirekt pfeift, also er sagt Spiel ohne Ball. Oh, das war enttäuschend. Berti Kraus hat mit dem rechten Fuß aus linker Position in die kurze Ecke ziehen wollen. Aber das war nichts. Das war 3-4 Meter vor dem Torpfosten schon ins Aus. Also Abschlag vom Tor der Eintracht Frankfurt. Ja, ich sagte gerade, die beiden Verteidiger, sie waren nicht so gut. Und außen, wie es Alfred Pfaff und Kress sind, sie müssten eigentlich diese beiden Verteidiger schachmatt setzen. Aber nichts dergleichen. Waldmann und Schultheiß haben sich in der entscheidenden Stunde gesteigert. Sie spielen in großartiger Form und machen es ihren Gegenspielern äußerst schwer, sich durchzusetzen. Der Ball jetzt in der Hälfte der Eintracht auf der rechten Seite von Eigenbrot, der plötzlich an Format gewonnen hat, glänzend gemacht. Höfer jetzt angespielt hat und Höfer nach vorne zu Alfred Pfaff, der seinen Gegenspieler anspringt, nicht nach dem Ball guckt. Aber Schiedsrichter Asmussen lässt weiterspielen. Verwirrende Kombination jetzt von Stani und hereingegangen noch einmal von Wade, noch einmal Stani und da war eine Hand im Spiel und zwar von Mittelläufer Lichtl, der sich nicht anders zu helfen wusste, also Freistoß vielleicht 6 oder 8 Meter vor dem Strafraum in der rechten Spielhälfte von Kickers Offenbach. Freistoß wird ausgeführt von Alfred Pfaff, dem Mannschaftsführer der Eintrachter Frankfurt. Mauer ist aufgebaut, ein Eintrachtmann steht drin, es ist Lindner, glaube ich. Alfred Pfaff läuft an, hebt mit dem linken Innenriss raffiniert den Ball auf die rechte obere Torecke und Zimmermann schaut über den Kasten, schimpft jetzt mit seinen Verteidigungsspielern, als wollte er sagen, da habt ihr euch aber schlecht postiert und ich wäre hier nur guter Zweiter geworden, wenn der Ball oben rechts eingeschlagen wäre. Er war durchaus nicht in der bedrohten Ecke. Glück also für die Offenbacher, Stand weiterhin 2-2. Abschlag ausgeführt zu Kaufhold, der ganz hinten ist und zurückspielt zu Zimmermann. Und jetzt haben die Frankfurter das auch begriffen. Dieses Spiel, das eigentlich gegen sie gerichtet ist und das sie unterbinden müssten, eben ist Feigenspann dazwischen gesprungen, aber Kaufhold hat noch einmal Glück gehabt. Schlägt jetzt mit dem linken Fuß hoch den Ball 25, 30 Meter in die Spielhälfte der Frankfurter hinein. Und da hat Rechtsläufer Stinker sich nicht ganz fair eingesetzt. Freistoß also für Offenbach. Ausgeführt von dem linken Läufer Wade. Wade auf den Kopf von Lutz. Lutz jetzt nach links hinausgespielt zu Alfred Pfaff. Weiter Pass nach vorne. Und im Einsatz Stani. Er ist schon wirklich ein Zauberkünstler am Ball. Er hat eben glänzend seinen Gegenspieler Lichtl umspielt, hat hereingezogen, obgleich er bedrängt war, aber leider war keiner seiner Mitstürmer mit am Ball. Das war ein schweres, das war ein böses Foul. dass eben der rechte Verteidiger, der Eintrachter begangen hat, nicht der rechte Verteidiger, sondern der linke Verteidiger, Höfer. Ja, es ist Höfer, der sich jetzt entschuldigt. Das kann schon passieren, aber zweifellos war es ein Foul und Freistoß für die Offenbacher. Der muss ausgeführt werden. Am Boden ist, das kann ich schlecht sehen, es ist, glaube ich, Berti Kraus. Ja, es ist Berti Kraus, der jetzt schon von zwei Betreuern hier behandelt wird. Freistoß also für die Offenbacher. Reingekommen, schöner reingekommen. Nuber köpft, Möglichkeit für Preisen, aber müsste sich drehen. Der Lange weiß nicht, was er machen soll. Drückt den Ball, jetzt hat geschossen. Noch einmal zwei, drei Beine der Eintracht Frankfurt dazwischen und abgewehrt. Aber auf der linken Seite immer noch die Frankfurter Wade. Schlägt den Ball in die Mitte hinein zu Weilbecher. Weilbecher klärt jetzt ruhig und besonnen. Der junge Mann spielt einen großartigen Fußball. Er ist der Motor in der Läuferreihe der Eintracht Frankfurt, der jetzt wieder das Sturmspiel ankurbelt. Auf der rechten Seite Feigenspan. Feigenspan zu Kress. Kress wartet. Kress wartet. Worauf wartet er? Ach, er wartet darauf, dass zwei seiner Mitspieler mitkommen. Ist schon geschehen. Feigenspan schlägt Mittelläufer Lichtel an. Eckball für die Eintracht Frankfurt. Immerhin etwas herausgekommen aus dieser Aktion. Clever gemacht und Beifall in diesem Augenblick für Berti Kraus, der auf das Spielfeld wiederkommt nach einer kurzen Behandlung. Eckball also für Frankfurt, ausgeführt von Lindner. Lindner schickt den Ball auf die halblinke Position, wo Alfred Pfaff steht. Der flankt noch einmal in die Mitte hinein und da ist Zimmermann raus, hat seinen mächtigen Körper in die Schussbahn des Balles geworfen, lässt damit Feigenspan keine Chance und erhält Sonderbeifall. Abschlag ausgeführt auf die rechte Seite hinaus. Die Verteidiger der Eintracht haben gewechselt. Rechter Verteidiger ist jetzt Höfer. Und linker Verteidiger ist wohl Eigenbrot geworden. Das heißt, sie haben gar nicht gewechselt, sondern sie gehen immer mit ihren gegnerischen Stürmern mit. Jetzt kann man es ganz deutlich erkennen. Hier vorne auf der rechten Seite Rechtsverteidiger Eigenbrot mit der Nummer 11, also mit Preisendorfer. Und drüben jetzt in die Mitte hineingelaufen Höfer mit Kraus. Ja, der Paul Oswald, der Trainer der Eintracht Frankfurt, hat wahrscheinlich diesen Tipp gegeben. Lasst ihnen nicht zu viel Spielraum. Bleibt ihnen auf den Füßen stehen, bleibt ihnen auf den Fersen, denn sie sind gefährlich. Oh, das ist wieder ein nicht sehr schönes Foul an Alfred Pfaff von Keim, der ja ein Fuchs ist und der natürlich hier seine Mittel, auch seine Erfahrung einsetzt, um den Sturm der Eintracht Frankfurt zu bremsen. Foul, Freistoß ausgeführt von dem eben zu Fall gebrachten Alfred Pfaff. So schlimm kann es also nicht gewesen sein. Mauer der Offenbacher. Ein Loch, lassen Sie ein Loch, das Alfred Pfaff einladen soll, durchzuschießen. Denn hinter dem Loch, da steht Torwächter Zimmermann. Pfaff läuft an, spielt auch in dieses Loch hinein, Nachschuss mit dem rechten Fuß und über die Querlatte ins Haus. Und nun sind schon 30 Minuten bei diesem 48. Endspiel am 28. Juni im Berliner Olympiastadion gespielt. Und der Spielstand ist immer noch 2-2 unentschieden. Und nun fragen sich natürlich schon mehr als zu Beginn des Spiels, wird es wieder einen Unentschieden geben zwischen diesen beiden Mannschaften? Wird es zu dieser kräfteverzehrenden Verlängerung von 2x15 Minuten kommen? Oder wird eine Mannschaft in den verbleibenden Minuten noch das wahrscheinlich alles entscheidende Tor schießen? Denn so wie es jetzt aussieht, sind die beiden Abwehrreihen gut genug, um dieses Unentschieden zu halten. Wir sind gespannt, wir warten ab, wir wollen sehen, wer das Rennen macht oder ob beide Mannschaften sich noch einmal eine halbe Stunde lang hier im wahrsten Sinne des Wortes abplagen müssen. Möglichkeit für die Offenbacher. Oh, jetzt ist Preisendorfer durch, schießt und schießt am Tor vorbei. Vielleicht um 10 oder 15 Zentimeter. Ich will nicht handeln, man kann das von hier aus nicht sehen. Er hätte auch noch 2-3 Meter laufen können. Der Linksaußen, der Offenbacher Kickers, er war nicht angegriffen von Eigenbrot, war nicht markiert, aber er hat etwas überhastet abgeschossen. Also weiterhin der gleiche Stand wie 2-3 Sekunden zuvor. Und die Offenbacher schon wieder im Ballbesitz auf der linken Seite. Wade, der etwa der Weilbecher der Offenbacher ist, hat nach rechts hinausgepasst, aber Alfred Pfaff ist im Ballbesitz und läuft auf gegen Keim, der einfach sich dagegen stellt, seinen Körper dagegen stellt und den Mannschaftsführer der Frankfurter hier abblitzen lässt. Der Ball ist ausgegangen in der Hälfte der Frankfurter, in der linken Spielhälfte. Er wird den Einwurf ausführen. Direkt an der Eckfahne. Es ist Gerd Kaufholz. Sie werden es nicht glauben, aber es ist Kaufhold. Kaufhold macht wirklich alles in der Abwehr. Man möchte beinahe sagen, dass die Offenbacher mit einem Vier-Männer-Sturm spielen, unterstützt von Wade, der die Rolle von Kaufhold übernommen hat. Und Kaufhold hat dafür die Rolle des Sonderbewachers von Stani übernommen, beziehungsweise des Ausputzers. Das ist ein gut gelungener Schachzug, der die Frankfurter offenbar etwas verwirrt hat. Und sie haben immer noch kein richtiges Mittel gefunden. Kaufhold führt jetzt selbst den Freistoß aus. Hoch ist Höfer. Und da kommt jetzt Linder ran, zieht mit dem rechten Bein den Ball über den Kopf. Aber Keim noch einmal. Und da passt der Zweitältester ist er in der Mannschaft der Offenbacher Kickers, passt in den leeren Raum, wo keiner steht, sodass Loi aufnehmen kann und abschlägt zu Lindner, der jetzt stürmt, wird angegriffen von zwei Offenbachern, und zwar von dem Mittelläufer Lichtel und dem rechten Verteidiger Waldmann. Waldmann bleibt Sieger in diesem Dreikampf, nicht im Zweikampf, sondern im Dreikampf, und hat den Ball nach rechts hinausgespielt zu Keim, dessen weiter Pass auf dem Kopf von Nuber landet. Weilbecher ist noch einmal rangekommen und der kleine Außenläufer der Frankfurter setzt sich mächtig ein, erhält dafür Beifall, weil er wahrscheinlich eine Ecke verhütet hat. Jawohl, Schiedsrichter Asmussen lässt einwerfen, also kein Eckball für die Offenbacher Kickers durch den großartigen Einsatz von Weilbecher. Der Einwurf ist ausgeführt worden, der Ball in der Spielhälfte immer noch der Frankfurter, aber diesmal in den Beinen der Frankfurter auch. Und zwar Feigenspahn führt das Leder in die Hälfte der Offenbacher hinein, auf der rechten Spielseite, passt jetzt zu Kress, aber der kommt nicht an das Leder heran. Aufmerksam steht Schultheiß, der 23-jährige Verteidiger aus Offenbach, da und verhindert so diesen wohlgemeinten Angriff. Trotzdem ein Einwurf für die Eintracht, ausgeführt von Kress auf den Kopf von Feigenspahn, und da hat Feigenspahn das Leder ins Ausgeköpft, meines Erachtens, aber Schiedsrichter Asmussen entscheidet auf Einwurf für die Eintracht. War also, das war nicht der Kopf von Feigenspahn, sondern der Kopf von Lichtel. Und eben eine gefährliche Verlängerung von Rechtsverteidiger Waldmann. Aber Zimmermann ist auch kein Neuer mehr. Er hat mitgespielt, hat aufgepasst, ist aus dem Tor rausgelaufen und hat abgeschlagen. Allerdings in die Beine von Mittelläufer Lutz. Lutz gibt gleich nach links hinaus zu Alfred Pfaff, der zu Stani. Stani führt jetzt das Leder, schaut seinen Gegenspieler an, läuft 2-3 Meter, gibt er nach links hinaus, und er hätte lieber auf den Ball schauen sollen, denn er hat nicht genau seinen Mannschaftsführer angespielt. Weiter Schlag jetzt. Weiter Schlag aus der Hälfte der Offenbacher heraus, und zwar von Mittelläufer Licht ins Aus, 20, 30 Meter fast in die Hälfte der Eintracht Frankfurt hinein. Preisendorfer und Nuber und Kraus sind die drei Stürmer der Offenbacher, die in der Hälfte der Eintracht Frankfurt stehen. Und anscheinend hat man sich bei den Offenbachern mit dem 2:2 schon abgefunden. Und man hofft auf die bessere Kondition, man hofft auf die besseren Reserven. Noch ist das Spiel aber nicht zu Ende. Und die Eintracht greift an auf der rechten Seite. Jetzt Rechtsläufer Stinker zu der Nummer 8, zu Stani, der zu Nuber und abgewehrt, großartig gemacht von Lichtel, der gleich Keim anspielt und der zu Preisendorfer im 20-Meter-Pass. Gutes Kombinationsspiel der Offenbacher jetzt, obgleich es nicht ganz so läuft über 3-4 Stationen wie bei der Eintracht. Und während ich das sage, kommt schon ein Fehlpass von Wade. Wade hat einen Frankfurter Mann angeschlagen, und zwar Weilbecher, immer wieder Weilbecher, der von rechts nach links hinauspasst, also die Seite wechselt zu Alfred Pfaff, der steht, wartet einen Augenblick, spielt zurück zu Stani, Stani wartet ebenfalls, gibt jetzt mit dem linken Ball den Ball gefährlich in die Mitte hinein, und da ist Zimmermann raus. Oh, das musste aber auch so sein, denn da war der Kopf von Kress, der dazwischen sprang, um den Ball im leeren Tor unterzubringen. Noch nicht beseitigt die Gefahr, schlechter Kopfball von Wade wieder, und da kommt Linder an das Leder ran, Linder im Zweikampf mit Nuber, der auch zurückgegangen ist in die eigene Hälfte und den Ball über die Seitenlinie ins Ausdrück. Einwurf also für die Eintracht Frankfurt, ausgeführt von Lindner auf den Kopf von Stani, und der köpft mit einer derartigen Werve, dass man glaubt, er köpft auf das Tor und köpft also den Ball ins Aus. Ins Aus, Einwurf für die Offenbacher Kickers. Da ist abgepfiffen worden von Schiedsrichter Asmussen, weil ein Eintracht-Spieler am Boden liegt. Ganz ohne Ball, der Ball war hier drüben in der linken Spielhälfte. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Vielleicht ein Foul, das will ich doch nicht hoffen. Eines Spielers ohne Ball, das würde ja zu einer Herausstellung führen, ganz zweifelsohne, wenn der Schiedsrichter es gesehen hat, aber das ist nicht der Fall. Vielleicht vor Schwäche ist der Eintracht-Spieler zusammengebrochen, und ich kann nicht einmal sagen, wer es ist, weil 3-4 Spieler der Eintracht herumstehen und auch schon ein Betreuer auf dem Felde ist. Ich glaube, es ist der Mannschaftsführer der Eintracht gewesen. Nein, es war nicht Alfred Pfaff, sondern es war der Mittelläufer. Es war Lutz, der hier zusammenbrach und anscheinend einen Krampf hatte in der Wade. Einen Krampf, der ihn für eine halbe Minute aus dem Spiel zwang. Aber nun geht es weiter. geht das Spiel hier im Olympiastadion zwischen Eintracht Frankfurt und den Offenbacher Kickers weiter. Ich darf jetzt in dieser Minute, da Schiedsrichter Asmussen aus Flensburg das Spiel noch einmal unterbricht, schnell die Hörer von Radio Wien begrüßen. Das Spiel, das Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft zwischen Eintracht Frankfurt und den Offenbacher Kickers steht etwa 8 oder 9 Minuten vor Schluss. 2:2 unentschieden, so war auch der Halbzeitstand. Ich darf noch einmal zusammenfassend sagen, ein Ergebnis, das zweifellos den Leistungen der 22 Spieler entspricht. Ein Endspiel ohne Krampf, ein Endspiel mit viel technischen Kabinettstückchen, aber vielleicht nicht ganz die Klasse erreichend, die man an die Leistungen beider Mannschaften vorher geknüpft hat. Oh, ein gefährlicher Schuss eben, ein Freistoß von Stani streicht über den Kasten von Zimmermann. Das hätte die Entscheidung sein können, denn das ist jedem hier klar. Wenn in den nächsten Minuten hier, also vor Spielschluss, eine Mannschaft ein Tor erzielt, egal wer, Offenbach oder Eintracht Frankfurt, dann ist das die Entscheidung. Selbst wenn es jetzt passieren würde, in den verbleibenden Minuten, würde die andere Mannschaft wahrscheinlich nicht mehr die Kraft bei dieser kräfteverzehrenden Partie haben, um gleich zu ziehen, wie es am Anfang war. Und ich darf noch einmal für die Hörer von Radio Wien schnell die Torschützen nennen. Nein, ich darf sie nicht nennen, denn Nuber ist durch, ich muss auf das Spielfeld. Nuber ist durch, wird angegriffen von dem linken Verteidiger Höfer, der aufschlägt. Also nun schnell die Torschützen. In der 30. Sekunde Stani, 1:0 für Frankfurt, Ausgleich in der 8. Minute durch Kraus. 2:1 durch.